Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine Episode über Raketentriebwerke und dann war ja klar, dass wir irgendwann auch das sozusagen das Gegenstück betrachten müssen, die Düsen- oder Strahltriebwerke. Strahltriebwerke ist der eigentlich richtige Ausdruck. Wir waren im Rahmen unserer kleinen Tour da, im Herbst, waren wir unter anderem auch beim DLR in Köln und haben uns da am Institut für Antriebstechnik unterhalten mit Martin Plohr. Der ist dort Ingenieur und kümmert sich dort eben um Strahltriebwerke. Und in dieser Episode hören wir uns das an. Mir fällt ansonsten gar nichts mehr ein, was ich noch als Vorgeplänkel hätte. Insofern können wir einfach anfangen und große Überraschung, unser Gast stellt sich wie immer zuerst mal vor. Ja, mein Name ist Martin Plohr. Ich bin Diplom-Ingenieur am Institut für Antriebstechnik im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir beschäftigen uns hier hauptsächlich mit der Analyse und Modellierung von Flugzeugtriebwerken. Dazu haben wir einerseits Abteilungen, die die einzelnen Komponenten der Triebwerke, also Verdichter, Turbinen, Brennkammern, untersuchen und zum anderen eben die Abteilung Triebwerk, die das Triebwerk als Ganzes untersucht und versucht also die einzelnen Ergebnisse von diesen Komponentenabteilungen in den Gesamtzusammenhang eines Triebwerksmodells zu bringen. Und das ist eben die Abteilung, in der ich tätig bin. Und ich bin hier vor allem beschäftigt mit der Modellierung von Triebwerken und Triebwerkskonzepten und auch von den gasförmigen und Partikelemissionen der Triebwerke. Daran kann man vielleicht schon erkennen, dass eins der Themen, an denen heute geforscht wird, einfach auch das Thema Emissionsverminderung ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Emissionen einerseits, die Nebenprodukte der Verbrennung, wie man sie so nennt, also Stickoxide und unverbrannte Kohlenwasserstoffe und zurzeit natürlich auch vor allem CO2, wobei CO2 im Grunde Brennstoff ist und Brennstoff vermindern ist natürlich immer schon ein wesentliches Ziel in der Luftfahrtforschung gewesen. Ja. Okay, dann können wir vielleicht mal damit anfangen, dass wir einen ganz groben Überblick liefern über die verschiedenen Antriebskonzepte bei Flugzeugen, damit wir nachher die Düsentriebwerke da vernünftig einordnen können. Ja, ich meine, es gibt natürlich Flugzeuge, die überhaupt keinen Antrieb haben, zum Beispiel Segelflugzeug, ne? Das ist das Einfachste und dann haben wir ja die große, grobe Unterscheidung eigentlich zwischen Propellerantrieben und Strahlantrieben, wobei in beiden Fällen der Antrieb durch eine beschleunigte Luftmasse entsteht. Der Propeller ist halt ein Gerät, was sich mehr oder weniger nur ein bisschen Geschwindigkeit der Luft verleiht, dass man nachher einen etwas schnelleren Strahl hat als vorher und dadurch den Antrieb erzeugt, während das Strahltriebwerk sehr viel Energie in einen begrenzten Luftstrom gibt und dadurch eine sehr hohe Geschwindigkeit erzeugen kann, wodurch man dann eben auch wesentlich schneller fliegen kann als mit einem Propellertriebwerk. Aber das prinzipielle oder das Funktionsprinzip, wonach man quasi in der Luftmasse einen Impuls verleiht und Aktio gleich Reaktio, dadurch das Triebwerk in die andere Richtung einen Impuls bekommt, ist das Gleiche. Ja, das ist immer dasselbe. Und jetzt gibt es ja auch die Mischform, die Turboprop. Ja, Mischform insofern, als man dann eine Gasturbine hat, die den Propeller antreibt. Aber vom reinen Vortriebsprinzip ist es halt auch ein Propellerantrieb. Das heißt, aus eurer Sicht ist der Turboprop näher beim Propellerflugzeug, als er bei der Turbine ist, jetzt aus Sicht der Konstruktion und der Frage, wann man es einsetzen würde? Nee, eigentlich nicht, weil der Antrieb ja aus unserer Sicht, wir sind ja hauptsächlich für das Energieherstellung sozusagen, Bereitstellung zuständig, ist es eben auch eine Gasturbine und funktioniert deswegen genauso nur wie nachher der Vortrieb erzeugt wird, das ist eben ein Unterschied. Und deswegen ist es für uns auch ein Thema eigentlich. Es gibt ja auch noch, als drittes gab es ja mal diesen Unducted Fan. Das sieht in erster Näherung aus wie ein Turboprop eigentlich, oder? Ja, ist im Prinzip eigentlich auch einer. Es ist halt so ein klein bisschen eine Mischform. Man nennt das heutzutage, wird das unter dem Schlagwort Open Rotor geführt, weil es eben ein offener Rotor ist, im Gegensatz zu den ummantelten Rotoren, die wir beim herkömmlichen Fantriebwerk haben. Und dieser offene Rotor macht eben ein geringeres Druckverhältnis als die ummantelten, aber immer noch ein höheres, als es bei einem Turboprop wäre. Also es ist so ein bisschen eine Mischform. Man kann damit schneller fliegen, weil er eben ein höheres Druckverhältnis erzeugt. Und es ist aber doch im Vergleich noch ein besserer Wirkungsgrad, weil man eben einen sehr großen Luftstrom damit fördert. Da gab es mal diesen, das war ja mal, als es damals gehypt war, ich weiß nicht mehr, das war in den 90ern oder so, das Undacted Fan, gab es ja irgendwie Gerüchte, dass der bis zu 30-40% Sprit sparen soll. Und da gab es so ein klasse Cartoon, wo es dann den Unfanned Duct gab. Das war dann nur eine Röhre. Which saves the other 60. Das war witzig damals. Ja, es ist wohl wahr. Kann man nicht so weit mit fliegen. Ja, genau. Kannst du nochmal kurz auf dieses, du hast jetzt mehrmals Druckverhältnis gesagt, also nochmal drauf eingehen, was sozusagen der begrenzende Faktor oder der Unterschied in der Vortriebserzeugung ist, Vergleich Turbine oder Düsentriebwerk versus Propeller? Ja, im Grunde ist das Druckverhältnis da schon der Kern der Sache. Wenn man halt Luft beschleunigen möchte, muss man ja irgendwie Energie da reinbringen und das macht man eben, indem man den Druck der Luft erhöht und dann beim Strahltriebwerk wird der Druck dann in der Düse nachher wieder entspannt und dadurch beschleunigt sich das Gas. Und beim Propeller kommt man eben ohne das aus. Da macht der Propeller nur eine sehr geringe Druckerhöhung oder eigentlich gar keine, ist ja offen, das heißt die Luft kann ja jederzeit weg, sodass also die Druckveränderung fast nicht vorhanden ist und nur eine Beschleunigung allein durch die Rotation und die Strömungsumlenkung erfolgt. Beim Strahltriebwerk hat man dann jetzt ein Gehäuse und ist dadurch imstande, einen höheren Druck aufzubauen. Das ist normalerweise bei den heutigen Standardtriebwerken hat man ungefähr da knapp das Zweifache des Umgebungsdrucks dann. Nur. Also im äußeren Kreis. Ach so, ne? Im Kern wird es natürlich höher. Okay, aber der Vortriebserzeuger vorne, der Fan, erzeugt halt ungefähr ein Druckverhältnis 1,8. Und dadurch kann man eben an der Düse, das ist halt das kritische Druckverhältnis, das heißt, man kann dann Schallgeschwindigkeit in der Düse erreichen. Okay. Und das geht mit dem Propeller eben nicht? Das ist mit dem Propeller nicht möglich. Ne? Da würde vorher die Strömung am Propellerblatt selber viel schneller werden als Schallgeschwindigkeit und dann das ist da verblocken. Problematik, die man bei Hubschraubern hat, ne? Dass an den Rotorblättern teilweise Überschall erreicht wird und dass es zumindest jede Menge Lärm erzeugt, wenn ich es richtig weiß, dass das mit dem Problem ist. Ja, Hubschrauber sind nicht so ganz mein Spezialgebiet. Ja. Ich glaube, da gibt es noch andere Probleme, weil ja das Blatt, das nach vorne in Flugrichtung sich bewegt, schneller ist also relativ zur Luft, als das, was zurückgeht. Und deswegen der Anstellwinkel auf der einen Seite stärker variiert werden muss als auf der anderen. Und dann gibt es dann wohl auch Ablösungen und das macht jedenfalls eine Menge Lärm. Ja. Okay, ja. Okay, dann sollten wir jetzt vielleicht mal sozusagen nochmal einen Schritt zurücktreten und über das grundsätzliche Funktionsprinzip von dem Düsentriebwerk. Gibt es eigentlich noch ein fachlicher? Düsentriebwerk klingt so komisch. Ja, eigentlich sagen wir in der Regel Strahltriebwerk, weil das eben, oder Luftstrahlantrieb, ganz akademisch. Luftstrahlvortriebserzeugungssystem. Ja, weil es nicht die Düse als das eigentliche Charakteristikum ist. Die Düse ist ja nur ein Kanal, der sich verengt und dadurch eine Beschleunigung der Strömung erlaubt. Ja. Und Düsen kommen eben in vielen Geräten vor und für uns ist das Entscheidende eben, dass der Luftstrahl zum Antrieb des Flugzeugs verwendet wird. Okay, dann sollten wir da nochmal kurz drauf eingehen. Das heißt, der Luftstrahl heißt, wir stoßen den schnell aus, wir fügen dem einen Impuls zu und das ist eigentlich der Trigger an der Sache. Das ist eigentlich der Trigger an der Sache, ja. Das ist das bekannte Beispiel wie beim Luftballon. Wenn man den aufbläst und dann die Luft ausströmen lässt, dann bewegt sich der halt auch davon, weil die Luft da aus dem Hals mit einer gewissen Geschwindigkeit rausströmt. Das heißt, die Aufgabe vom Strahltriebwerk ist es, irgendwie die Luft zu beschleunigen letztendlich. Genau, das ist das Ziel. Dafür müssen wir halt irgendwie Energie in den Luftstrom reinbringen. Und das funktioniert vom Prinzip her durch Verbrennung? Genau, die Energie wird letztlich durch Verbrennung zugeführt. Aber Verbrennung alleine würde natürlich keine Beschleunigung der Strömung unbedingt ermöglichen. Deswegen muss da eine ganze Menge rotierendes Gerät rein, was dann dafür sorgt, dass sich die Luft in der gewünschten Richtung durch die Maschine bewegt. Ja. Okay, dann gucken wir uns vielleicht mal die einzelnen Komponenten an. Im Kern haben wir letztendlich erstmal eine Gasturbine. Gasturbine gibt es ja auch außerhalb der Luftfahrt. Das ist ja, einfach genau. Ein ganz normaler thermodynamischer Prozess. Ja, genau. Willst du den vielleicht mal kurz erläutern? Die Gasturbine wird ja auch zum Beispiel zur Energieerzeugung viel verwendet. Der Prozess ist im Grunde vergleichbar mit dem, den wir vom Ottomotor her kennen. Das heißt, wir haben eine Verdichtung, eine Verbrennung und eine Expansion. Nur, dass die nicht nacheinander, also in einzelnen Schritten erfolgen, sondern das ist kontinuierlich und wird von vorne nach hinten durchströmt. Im Grunde wird halt werden die einzelnen Komponenten immer durch rotierende Schaufelreihen realisiert, im Wechsel mit feststehenden. Das heißt, wir haben einmal eine Beschaufelung, die Energie in die Strömung reinbringt und damit einen Drall der Strömung aufgibt und dann eine zweite feststehende Komponente, die diesen Drall wieder rausnimmt und die Strömung wieder sozusagen gerade biegt. Mhm. Aber den Druck erhält. Aber den Druck dabei eigentlich erst richtig aufbaut, ja. Mhm. Okay. Und auf die Weise, wenn das Ganze sich relativ schnell dreht, kann man halt den Druck immer weiter erhöhen. Das heißt, diese ganzen Reihen von Schaufeln dienen einfach erstmal nur dazu, den Druck zu erhöhen. Genau, so ist es. Ne? Und im Prinzip macht man das so, dass aufgrund, ja, wieso wird der Druck dann nach innen immer höher? Wird das einfach das Gehäuse verengt? Oder? Ja, genau so ist es. Ah, okay. Das Gehäuse wird halt nach innen enger und die Luft kann gegen diese rotierenden Schaufeln nicht zurückströmen oder im Idealfall kann sie das nicht. unter bestimmten Umständen kann sie es doch, was man aber eigentlich gerne vermeiden möchte oder vermeiden muss. Ja. Aber im Normalfall kann die Luft halt nicht dagegen anströmen und wird dadurch immer weiter ins Innere befördert und in einen immer engeren Querschnitt und dadurch baut sich halt ein ziemlich hoher Druck auf. Okay. Mhm. Also bei modernen Triebwerken, was heute so zuletzt zugelassen wurde, da werden Druckverhältnisse von an die 50 erreicht. Mhm. Okay. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Und dann? Wird Sprit eingespritzt. Warum? Dann die Luft Sprit ist ja schon verdichtet. Ja, die ist schon verdichtet. Die ist auch schon ziemlich heiß. Ja. Aber wenn wir sie jetzt einfach so, wie sie ist, entspannen würden, dann würde man ja nichts gewinnen, weil dann hätte man ja vorne Energie reingebracht, würde hinten welche wieder rausbekommen und im allerbesten Fall, wenn es keine Verluste gäbe, würde man gerade bei Null landen, aber Verluste gibt es natürlich immer, da kommt also nichts bei raus. Ja. Also muss man eben Energie zuführen, dazu wird Kraftstoff eingespritzt und verbrannt und dann findet der ganze Prozess im Grunde rückwärts statt, dass man in der Turbine die Energie der Strömung wieder entnimmt. Mhm. Weil man braucht ja Energie, um vorne den Verdichter anzutreiben. Das ist der verschlingt sehr, sehr viel Energie. Das ist sind etliche Megawatt, die da reingehen. Und die werden dann eben hinten in der Turbine erstmal der Strömung entnommen. Und die Restenergie, die dann noch da ist, wird im einfachsten Fall dann zum Vortrieb verwendet. Okay. Entnommen durch, durch Schaufelräder dann? Oder? Ja, auch wieder durch Schaufelräder. Das ist im Prinzip vereinfacht gesagt so ein bisschen wie ein Windrad. Nur, dass man da eben auch jeweils eine feststehende Schaufelreihe hat, die Strömung erstmal in Rotation bringt und dann eine rotierende Reihe Schaufeln, die diese Energie, die Rotationsenergie wieder rausnimmt. Und dadurch bekommt man dann ein sehr hohes Drehmoment, was dann den Verdichter vorne antreibt. Da muss ich es irgendwie schaffen, die Energie von da hinten wieder nach vorne zu bringen. Ja, also genau. Ich muss irgendwie eine Welle haben. Das im Zentrum des Triebwerks findet sich immer eine oder mehrere Wellen und die Brennkammer muss halt dann wie ein Ring außen drum um diese Welle rumgelegt werden. Ah, okay. Und ich kenne den Begriff Zwei-Wellen-Triebwerk, also sprich, da gibt es dann mehr als eine Welle. Warum hat man sowas? Ja, die ursprünglichen Triebwerke hatten alle nur eine Welle und das wurde direkt das heiße Abgas hinten in der Düse entspannt. Ja. Das ist aber eigentlich eine große Verschwendung, weil das Abgas ist sehr energiereich und man kann es eigentlich für Verkehrsflugzeuge braucht man es nicht mehr als auf Schallgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und man hat dadurch eben eine sehr hohe Geschwindigkeit, dadurch, dass das Abgas so heiß ist und das erzeugt im Wesentlichen eigentlich Verwirbelungen und macht sehr viel Verluste und auch Lärm unter anderem, bringt aber nicht so viel Vortrieb, wie es möglich wäre. Und deswegen ist man später dazu übergegangen, als die Technik im Ganzen etwas ausgefeilter wurde, dass man eine weitere Turbine hinten im Abgas angebracht hat, die dann über eine zweite Welle vorne diesen sehr großen Vortrieberzeuger, den Fan, antreibt. Okay, das heißt, zwei Wellentriebwerke sind die mit Bypass-Verhältnis, mit Fan. Ja, eigentlich schon. Also es gibt, glaube ich, ganz wenige Fälle, in denen man das auf einer Welle realisiert hat. Mhm. Das hat aber große Nachteile, weil der Fan eigentlich aufgrund des großen Durchmessers eher langsam rotieren möchte Und das wäre dann sehr ungünstig für den Verdichter im Kern des Triebwerks. Das heißt, bildlich gesprochen passiert Folgendes. Weil das Gas hinten so schnell und energiereich ist und wir das eigentlich gar nicht haben wollen, entnehmen wir dem Gas noch mehr Energie, sodass es quasi langsamer wird und verwenden diese Energie vorne, ich sag's mal ganz bildlich, noch von Propeller. Ja, genau. Also beim Turboprop ist es wirklich so, da ist ja vorne der Propeller. Ja, ja richtig. Mantelstromtriebwerk nennt man ja, das so auch. Ist das halt das ummantelte Gebläse vorne, was eben auch die Druckerhöhung erzeugt und dadurch nochmal zusätzliche Luft zum Vortrieb bereitstellt. Also man hat eigentlich zwei Mechanismen. Man hat sozusagen die Luft, die durch die Brennkammer geht und hinten heiß und nach Kerosin stinkend sozusagen rauskommt. Genau. Und dann hat man drumherum die eigentlich kalte Luft, die einfach nur durch den Fan noch nach hinten transportiert wird. Ja, so ist es, genau. Und das ist eben, das ist das, was man das Bypass-Verhältnis nennt. Ja. Das ist das Verhältnis aus der Luft, die insgesamt vorne angesaugt wird, durch den Triebwerkseinlauf reingeht, zu dem, was tatsächlich innen durch den heißen Kreis geschickt wird. Und so beim, was man heute so an den normalen Flugzeugen hat, so am zum Beispiel Airbus A320, da ist das Bypass-Verhältnis ungefähr bei 5. Das heißt, es geht 5-mal so viel Luft kalt außen vorbei, wie innen durch die Brennkammer geht. Und bei den modernsten und leistungsfähigsten Triebwerken, die es heute gibt, jetzt zum Beispiel bei der 787, die gerade in Betrieb gegangen ist, werden Bypassverhältnisse bis zu 10 erreicht. Mhm. Das heißt, da sieht man schon, dass der Prozess im Inneren des Kerntriebwerks, dass der unglaublich viel Energie produziert, weil man 10-mal so viel Luft damit beschleunigen kann, wie man braucht, um einfach nur die Maschine am Laufen zu halten. Gilt der Faktor 5 bis 10 dann auch für die Anteile am produzierten Schub? Weil die Luft, die innen durchgeht, ist ja schneller. Das heißt, die hat wahrscheinlich einen höheren Impuls. Ja, und sie ist auch, das Abgas ist ja auch heißer. Also es ist schon ein gewisser Unterschied. Das hängt aber wahrscheinlich auch vom Betriebspunkt ab. Ja. Wie viel Sprit man jetzt zuführt oder so, das verändert sich, weil die beiden Wellen sind ja im Grunde völlig frei. Die sind ja nicht irgendwie gekoppelt, außer durch die Luftströmung. Mhm. Mhm. Und darum stellt sich das jeweils so ein, wie es gerade benötigt wird. Ah ja. Das muss also nicht aktiv geregelt werden. Nee, das geht ganz automatisch. Ja. Also man kann im Grunde, wenn das Triebwerk angelassen wird, dann rotiert der Verdichter schon mit einer relativ hohen Drehzahl, aber der Fan ist noch ganz langsam und erst bei höherem Schub beginnt dann sich der auch schneller zu drehen. Ja. Wie unterscheidet sich ein Düsentriebwerk von einem Raketentriebwerk? Wir hatten kürzlich eine Episode mit Kollegen aus Lampolzhausen über Raketenantriebe und da liegt die Frage natürlich nahe. Ja, das Grundprinzip ist natürlich dasselbe, dass ein Gas irgendwie in einer Düse beschleunigt wird und auf diesem Strahl die ganze Maschine dann sozusagen reitet. Aber beim Raketentriebwerk, das soll eben im Weltraum fliegen. Das heißt, da ist außen kein Gas vorhanden, sodass alles, was man als Vortriebsgas benutzen will, an Bord mitgeführt werden muss. Mhm, und das Flugtriebwerk hat halt die günstige Gelegenheit, dass es in der Atmosphäre einfach die Luft ansaugen kann. Einmal, die es zur Verbrennung braucht und dann eben auch, die es zum Vortrieb braucht. Also Sauerstoff und Vortriebsmedium letztendlich. Ja, genau. Das heißt also, gut, die Frage ist jetzt irgendwie offensichtlich, aber vielleicht sollte man es trotzdem erwähnen, dass Düsen- oder Strahltriebwerke weniger Treibstoff pro erzeugter Leistung, ne? Stimmt das? Also ich überlege schon. Das stimmt schon. Ja, also wenn man jetzt, selbst wenn man jetzt nur den Anteil nimmt, der durch das Kerntriebwerk geht, muss man ja schon dadurch, dass man den Sauerstoff nicht mehr extra an Bord mitführen muss, hat man ja schon eine Menge Gewicht gespart. Und allein dadurch braucht man schon weniger Energie, um das Fahrzeug fortzubewegen. Dazu kommt aber eben noch, dass beim Strahltriebwerk durch den äußeren Kreis, der eben unverbrannt, also ohne Verbrennung Luft beschleunigt, dass dadurch eben auch noch sehr viel Energie eingespart wird. Ja, klar. Macht es auch leiser, oder? Also diese... Ja. Deutlich, oder? Mit also Sicherheit, ja. Ich meine, dass die militärischen Triebwerke haben ja keinen Bypass, also irgendwie so eine Phantom oder so ein Tornado. Die sind, glaube ich... Ja, das, oder sind sehr klein. Also, auf jeden Fall. Genau, die machen deutlich mehr Lärm als so ein Airbus-Triebwerk. Das ja, auf jeden Fall. Nur noch. Ist auch ja ein anderer Einsatzbereich. Man möchte ja mit einem militärischen Flugzeug zum Teil auch sehr schnell fliegen, also auch Überschall oder so. Und deswegen muss das Triebwerk natürlich auch in der Lage sein, einen Schubstrahl zu erzeugen, der mehr als Schallgeschwindigkeit hat. Ja. Denn man hat ja nur dann Vortrieb, wenn der Antriebsstrahl schneller ist als das Fluggerät. Sonst würde es ja keinen Vortrieb mehr machen. Ja. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden und diese verschiedenen Triebwerksarten vergleichen. Ich denke, da gibt es noch mehr interessante Aspekte. sollen wir vielleicht nochmal kurz die Komponenten durchsprechen? Also wir haben schon von der Brennkammer geredet. Ja. Da wird Sprit eingesprüht, gespritzt, verbrannt und dadurch wird Energie zugeführt. Ja, genau, so ist es. Mhm. Und diese Einspritzung wie beim Auto oder wie gibt es da irgendwie? Nee, das muss man sich schon etwas anders vorstellen. Einerseits ist es eine kontinuierliche Einspritzung, das heißt, der Brennstoff wird also permanent gefördert. Beim Auto hat man ja nur einen kurzen Impuls sozusagen. Und dadurch, dass das eben kontinuierlich läuft, muss man sehen, dass man die Luft und den Brennstoff relativ gleichmäßig und frühzeitig vermischt, damit die Verbrennung auch gleichmäßig stattfindet. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, ich zünde das zu einem bestimmten Zeitpunkt und bis dahin hat sich's eben vermischt, sondern sobald der Brennstoff in die Brennkammer eintritt, ist er im Grunde der heißen Temperatur ausgesetzt, weil ja schon eine Flamme da brennt. Und würde irgendwie anfangen zu verbrennen. Und deswegen möchte man, dass es so möglichst gut gemischt ist von Anfang an, damit es eben keine unverbrannten Teile oder keine unerwünschten Abgase gibt oder generell, dass der Brennstoff nicht vollständig verbrannt wird. Mhm. Und darum sind diese Brennstoffdüsen in den Flugzeugbrennkammern häufig sehr aufwendig gestaltet, weil man eben versucht einerseits den Brennstoff möglichst gleichmäßig zu fördern, damit es keine Zonen mit unterschiedlich hohem Brennstoffgehalt gibt und andererseits direkt die Luft schon in den Brennstoff mit reinbringen möchte, sodass man direkt von Anfang an eine sehr gute Vermischung hat. Das heißt, das ist im Grunde sind das mehrere Ringe, durch die Luft dann hineinströmt und zwischen diesen Ringen befinden sich überall Punkte, an denen Kraftstoff in die Luft eingebracht wird. Okay. Und dann bilden sich da Wirbelsysteme, in denen man dann die Verbrennung letztlich stabilisieren kann, weil die heißen Abgase immer wieder zurückgeführt werden. Mhm. Und muss ich da überhaupt noch zünden dann? Oder ist die Luft so dicht und heiß, dass die von selber sich entzündet, wenn man Sprit dazu gibt? Oder? Nein, eigentlich, also während des Betriebes muss man nicht zünden, weil wenn die Flamme einmal steht, dann läuft das Ganze. Aber zum Anlassen muss normalerweise schon das Ganze gezündet werden, weil ich ja die Gasturbinen nicht schon auf die Nenndrehzahl beschleunige. Man will ja möglichst wenig Energie dann von außen aufbringen müssen. Das ist ja auch eine sehr hohe Masse, die da beschleunigt werden muss. Das heißt, zur Zündung wird die Maschine mit ziemlich niedriger Drehzahl betrieben und dann ist das Druckverhältnis auch noch sehr gering. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, dass dann auch richtig in Brand zu bekommen. Ja, gut, dann reden wir noch gerade kurz darüber. Ich habe den Punkt hier sowieso also anlassen. Ich weiß, dass das früher schwierig war. Heutzutage macht das ja alles der Computer. Ja, genau. Aber also was ist die Problematik? Ja, die Problematik ist eben, dass man, um die ganze Maschinerie ans Laufen zu bringen und eben gerade auch den Verdichter mit seinen vielen Stufen, dass man da schon relativ viel Energie für braucht. Das heißt, man möchte gerne bei möglichst geringer Drehzahl schon imstande sein, die Verbrennung zu zünden, damit er dann die Maschine selbsttätig auf ihre Drehzahl hochlaufen kann. Es muss ja auch ein relativ kleines Aggregat sein, was die Maschine anlässt, damit man nicht so viel Gewicht im Flugzeug mitschleppen muss. Mhm. Deswegen gibt es meistens so, bei den größeren Triebwerken sind das luftunterstützte Anlasser sozusagen. Das ist im Grunde eine kleine Turbine, die einfach mit Druckluft dann betrieben wird, die dann die zentrale Welle, also des inneren Kreises, erstmal auf Drehzahl bringt. Und wenn man dann einen gewissen Druck in der Brennkammer hat, dann wird eben Brennstoff eingespritzt und gleichzeitig auch eine Zündkerze betätigt, die im Grunde ganz ähnlich wie eine Autozündkerze funktioniert. Das heißt also, das Triebwerk wird quasi im inneren Kreislauf angelassen und da dreht sich der äußere auch, wird sich schon mitdrehen, weil ja schon im Abgasstrahl was drin ist. Ja, der dreht sich schon mit, aber am Anfang eigentlich nur sehr wenig, weil das eben noch kalt ist, es kommt auch hinten kaum Energie raus. Und deswegen dreht sich es nur wenig. Aber man sieht ja auf dem Flughafen oft auch, dass schon bei ein bisschen Wind sich schon die Schaufeln anfangen zu drehen. Also sind sehr leicht gelagert. Und bei den niedrigen Drehzahlen verbraucht das sehr wenig Energie. Und deswegen fängt der Fan dann auch schon an, sich zu drehen. Wenn man sich das mal ganz genau anguckt, kann man sehen, dass in dem Moment, wo die Zündung einsetzt, die Drehzahl sich auf einmal sehr stark erhöht. Mhm. Und dann merkt man, jetzt ist es an und dann geht das auch relativ schnell oft an seine Drehzahl hoch. Ja, man hört das auch. Also irgendwie, man hört es halt hochlaufen, irgendwann macht es dann so und dann merkt man, wie es dann schneller hochläuft. Also man kann das, wenn man es aufmerksam beobachtet oder Wenn man schon auf dem richtigen Sitz sitzt, kann man es manchmal hören. Ja, genau, die ersten paar Minuten ist der richtige Sitz, ab dann nervt es. Ja. Genau. Ja. Und dann man muss ja dann irgendwie den Verbrennungsprozess da stabilisieren, also man muss da irgendwie dann Temperaturen monitoren und so weiter. Also ich weiß halt, ich kenne das von den Fallschirmspringern, die da irgend so eine Turbine in Cessna haben, die halt, wenn der Pilot mal kurz 5 Minuten aufs Klo muss, dass das Ding lieber laufen, weil das Anlassen von den Dingern haarig ist und da kann man halt aber irgendwas falsch machen, habe ich mir sagen lassen. Kennt es nicht wirklich. Aber also die Frage, wann man dann einspritzt und wie viel Sprit man dann zuführt, muss halt sozusagen passen, dass das dann. Ja, das muss passen natürlich, ja. Also dafür haben wir zum Glück heute die Computer, die kümmern sich darum und das passt dann in der Regel eigentlich schon. Ja. Ein anderes Problem ist, wenn man das Triebwerk in der Höhe anlassen will, wenn es aus irgendeinem, wie auch immer gearteten Grund mal ausgegangen sein sollte. Das passiert zwar extrem selten, aber es gibt halt doch Fälle, wo es mal vorkommt. Dann hat man eigentlich viel mehr Probleme, weil in der großen Höhe natürlich die Luftdichte wesentlich geringer ist. Und dadurch man nicht so hohen Druck und nicht so viel Luft in die Brennkammer bekommt. Außerdem ist auch keine zusätzliche Energie zum Starten zur Verfügung. Und in dem Fall, wenn zum Beispiel mal, was noch seltener vorkommt, beide Triebwerke ausfallen müsste, dann muss man eben allein durch den Staudruck, der durch die vorhandene Geschwindigkeit kommt, das Triebwerk auf Drehzahl bekommen, dass es dann anspringen kann. Das geht aber prinzipiell. Das geht auch. Das muss bei der Zertifizierung jedes Flugzeugs nachgewiesen werden. Das ist aber auch ein Betriebspunkt, an dem das Triebwerk ausgelegt werden muss, weil das für die Brennkammer eigentlich der anspruchsvollste Punkt ist. Okay. Das heißt, da stand die vorhandene Flughöhe der begrenzende Faktor. Also man kann, wenn es in der Höhe nicht funktioniert, kann man es in geringeren Höhen auch nochmal versuchen. Man hat ja noch dann relativ viel Zeit, weil das Flugzeug ja nicht dann schlagartig runterfällt, sondern dann auch eine ganze Strecke segeln kann. Ja. Das gab es in dem Zusammenhang mit dieser Aschewolke, gab es das mal zu hören. Das ist ja mal vor vielen Jahren ein Flugzeug durch eine Aschewolke geflogen und hat dann sämtliche Triebwerke verloren. Also das war jetzt nicht irgendwie letzten Sommer in Europa, sondern das war dieser Vorfall vor ein paar Jahren. Genau, das war irgendwo, ich glaube, in den 90er Jahren in Indonesien. Ja, genau. So. Und damals hatte keiner mitbekommen, dass da ein Vulkan ausgebrochen war und die sind halt reingeflogen und die Triebwerke sind ausgegangen und sie haben dann halt mehrmals wieder versucht und in geringer Höhe ist es ihnen dann letztlich gelungen, die Triebwerke wieder zu starten. Ja, da muss auch stressresistent sein. Allerdings, ja. Okay, also wir haben die Brennkammer, wir haben den Verdichter, haben wir diskutiert, das sind die aufeinanderfolgenden Schaufeln. Dann haben wir die Düse selber, die dient auch wie beim Raketentriebwerk, da haben wir das auch diskutiert, zur kontrollierten Entspannung letztendlich. Das heißt, letztendlich Form definiert, wie und wo da Druck sich dann entspannen darf. Ja, genau so ist das. Das ist im Grunde halt, eigentlich ist eine Düse ja was ganz Einfaches, weil es nur ein Rohr oder ein Ring ist mit sich verengendem Querschnitt. Aber da muss halt die Form muss schon genau so angepasst sein, dass die Strömung eben auch der Kontur folgt und dann nicht irgendwelche Ablösungen oder Wirbel bildet. Ja. Und bei der Rakete hat man eben dann auch noch eine divergente Düse, das heißt eine, die sich nach dem engsten Querschnitt wieder erweitert. Ja. Weil im engsten Querschnitt wird ja Schallgeschwindigkeit erreicht. Ja. Und wenn man erstmal Schallgeschwindigkeit hat und der Druck ist hoch genug, dann wird in dem erweiterten Teil der Düse, wo der Querschnitt wieder größer wird, dann wird Überschallströmung erreicht. Das braucht man beim Verkehrsflugzeug nicht, weil wir möchten ja nicht schneller als der Schall fliegen. Möchten schon, aber wir wissen nicht, wie wir es hinkriegen. Möchten, aber wir wollen nicht so viel Geld bezahlen, um das ganze Benzin zu kaufen. Und deswegen ist da eben normalerweise am engsten Querschnitt Schluss. Okay. Wie ist denn das bei Militärflugzeugen? Also wenn man sich so diese Top Gun und Co. anguckt, da sieht man eben schön, wenn der Gas gibt am Anfang, dann geht richtig das Triebwerk hinten auf oder geht zu. Mhm. Das heißt, die haben einen verstellbaren Querschnitt. Das haben Verkehrsflugzeuge nicht, glaube ich zumindest. Warum macht man das? Ja, das hat im Grunde damit mit der Strahlgeschwindigkeit zu tun. Das braucht man vor allem, wenn man Überschall fliegen möchte, wenn man durch die verstellbare Düse die Geschwindigkeit des Strahls regeln kann. Und am Boden wäre das sehr, sehr ineffizient, wenn man jetzt mit hoher Überschallgeschwindigkeit ausströmen würde. Es würde vor allem auch einen riesen Lärm machen. Ja. Deswegen haben die so eine verstellbare Düse, damit sie einerseits zum Beispiel in dem Punkt, wenn sie die Schallmauer durchstoßen, die richtige Düsenfläche haben, weil da wird sehr, sehr viel Schub benötigt, weil der Widerstand da sprunghaft ansteigt. Und um den Widerstand zu überwinden, muss man so viel rausholen, wie es geht. Und bei höherer Geschwindigkeit muss man die Düse dann wieder anpassen, damit man möglichst optimal die Energie nutzen kann. Aber beim Unterschallbetrieb, da haben wir halt im Grunde immer, wenn im engsten Querschnitt Schallgeschwindigkeit, und da muss man eigentlich nicht viel regeln, weil das relativ die so ziemlich genau die günstigste Geschwindigkeit ist. Das heißt also, wenn ich langsam bin und viel Schub brauche beim Start, mache ich das Ding auf? Da bin ich jetzt gar nicht sicher. Ich würde eigentlich eher vermuten, dass man es zumacht, aber die haben ja auch noch einen Nachbrenner normalerweise. Ja. Und wenn der Nachbrenner angeht, dann wird sich natürlich die Energie in der Strömung ja nochmal erhöht und dann wird man eine andere Düsenfläche benötigen. Okay. Nachbrenner, sollte man vielleicht auch kurz erwähnen. Was ist das? Nachbrenner ist im Grunde eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Man spritzt einfach Brennstoff in das heiße Abgas ein und entzündet das und erhöht damit die Abgastemperatur. Dadurch kann man eine höhere Strahlgeschwindigkeit erreichen. Das ist im Grunde einfach nur eine große Verschwendung, weil man würde den Treibstoff viel sinnvoller im Triebwerk selber einsetzen, weil das einen viel höheren Wirkungsgrad hätte. Aber bei Militärflugzeugen kommt es da nicht unbedingt drauf an. Da geht es eben auch darum, dass das Flugzeug klein und leicht und wendig ist. Und für kurze Manöver, die nicht lange Zeit brauchen, ist der Nachbrenner da schon effizient, weil man dann eben mit wenig Gewicht und wenig Aufwand sehr viel zusätzlichen Schub bekommt. Für eine kurze Zeit, weil sonst ist der Tank leer. Ja. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendwie war es ein Tornado oder eine Phantom mit Nachbrenner, 6 Minuten oder so, dann Sprit alle. Also eine extrem kurze Zeit. Kann ich mir schon vorstellen, da geht eine Menge durch. Ja. Bei Zivilflugzeugen macht man es deswegen nicht. Die einzige Ausnahme ist die Concorde, die hatte ja einen Nachbrenner. Aber es ist ja im Grunde auch ein Überschallflugzeug. Ja. Insofern eher mit dem militärischen vergleichbar. Als ja, mit den auch vom Lärm her. Ja, das auch. Eine andere Komponente, über die wir noch gar nicht wirklich geredet haben, ist der Lufteinlauf. Spielt dessen Form eine Rolle? Ja, dessen Form spielt sogar eine sehr wichtige Rolle, weil es ist ja, der Einlauf begrenzt im Grunde, wie viel Luft in das Triebwerk rein kann. Und man möchte natürlich so viel Luft wie möglich in das Triebwerk bekommen, weil das für den Vortrieb verantwortlich ist. Und wenn der Einlauf jetzt aus irgendeinem Grund in einem bestimmten Flugmanöver, zum Beispiel bei Seitenwind oder wenn das Flugzeug beim Start mit einem hohen Winkel steigt, dann darf auf keinen Fall die Strömung in den Einlauf irgendwie gestört sein, weil dann würde das Triebwerk Schub verlieren oder im schlimmsten Fall sogar ausgehen oder so, wenn zu wenig Luft da wäre. Deswegen muss der Einlauf so geformt sein, dass er unter allen Umständen möglichst viel Luft dem Triebwerk zur Verfügung stellt. Und auch das ist wahrscheinlich die gleiche Diskussion wie gerade bei der Düse. Solange das alles im Unterschallbereich passiert, kann man das fix machen. Mhm. Genau so ist es. Und wenn man wieder in den Überschallbereich gehen will, muss das Ding verstellbar sein. Dann muss es verstellbar sein, weil die Turbomaschinerie innen drin selber, die möchte natürlich keine Überschallströmung bekommen, weil Überschall ja mit Stößen verbunden ist, also quasi Überschallknall. Deswegen muss die Strömung im Einlauf auf Unterschallgeschwindigkeit verzögert werden. Und das geschieht in der Regel über ein System von Verdichtungsstößen. Man gewinnt dadurch einerseits auch ein bisschen Druck. Wenn die aber an der falschen Stelle sich befinden, dann wäre das sehr ungünstig. Und deswegen ist diese Überschalleinläufe verstellbar, damit man also die Lage dieses Stoßes jeweils genau einstellen kann. Also ich weiß es halt zum Beispiel bei der F-15 ist es halt so, dass da halt quasi durch so Rampen quasi dann der Querschnitt auch vom Einlass verstellt werden kann. Ne? Ja, genau, so wird das normalerweise gemacht. Weil einen runden Einlauf kann man sehr schwierig verstellen. Ja, aber da ist er 71, fährt doch dieser Kegel vor und zurück da irgendwie. Ja, genau. Das ist der gleiche Effekt, Das ist der oder? Gleiche Effekt, ja. Okay. Okay, damit, Triebwerk bekommt keine Luft mehr. Ist das, was man als Flameout bezeichnet? Dass quasi dann die wahrscheinlich die Flamme ausgeht, ja, liegt der Begriff irgendwie. So ist es ja, ist ja naheliegend. Genau. Es kann halt was passieren, wenn zum Beispiel der Einlauf sehr ungünstig angeströmt würde, dass dann die Strömung am Rande ablöst und dadurch der freie Querschnitt sich sozusagen verengt und dann nicht so viel Luft reinkommt, wie es möglich ist. Oder aber wenn der Verdichter in so einem ungünstigen Betriebspunkt gerät, dass eben die Luft nicht mehr nach hinten durchgefördert wird, sondern zurückströmen kann und dadurch eben auch zum Teil auch Verbrennungsgase nach vorne wieder durchkommen können. Das sind Betriebszustände, die so eine Maschine nur sehr kurz mitmacht. Und kann sowas im normalen Flugbetrieb passieren oder wäre das was man während einem Test oder der Auslegung hoffentlich feststellt und dann rausdesignt? Also eigentlich sollte sowas niemals passieren. Heutzutage haben wir ja ziemlich viele Möglichkeiten, das auch mit Hilfe von Strömungsrechnungen und sowas schon mal vorab alles im Computer durchzuspielen. Und das ist mittlerweile sehr ausgefeilt und allzu große Überraschungen erwartet man da eigentlich nicht. wenn überhaupt, dann tritt sowas dann bei den ersten Tests auf, aber im Endprodukt sollte sowas unter normalen Umständen nicht auftreten. Was passieren kann, ist halt, wenn zum Beispiel man Pech hat und ein großer Vogel ins Flugzeug fliegt oder sowas und dadurch Schäden auftreten, die dann die Strömung so stark stören, dass es eben doch zu solchen Pumperscheinungen kommt. Ja gut, ich meine, das ist ja auch was, da gibt es ja auch tolle Videos, wo man da so ein Stückchen gebratenes Hähnchen vorne ins Triebwerk rein und hinten kommt so ein Puff raus. Gebraten ist nachher, aber gut, wie auch immer. Ja. Wie misst man denn die Leistung oder wie gibt man die Leistung eines Triebwerks an? In Schub oder in thermischer Leistung oder was ist da eine sinnvolle Messgröße? Die Leistung der Strahltriebwerke wird normalerweise in Schub angegeben, weil ist natürlich ein bisschen schwierig zu vergleichen, wenn man jetzt mit Kolbenmotoren oder sowas sich viel beschäftigt. Ja. Aber das Triebwerk ist ja irgendwo mit nichts verbunden. Es gibt also keine Welle oder so, wo man die Leistung dran messen könnte. Mhm. Das Einzige, was passiert, ist eben, dass die Luft beschleunigt wird und diese Beschleunigung kann man nicht so ohne weiteres dann erfassen. Das heißt, was man macht, ist eben, dass man das Flugzeug irgendwo aufhängt und an der Aufhängung misst, wie viel Kraft das Flugzeug auf die Aufhängung ausübt. Mhm. Bei einem Turboprop-Triebwerk ist das anders. Da wird halt der Propeller von der Welle angetrieben und an dieser Welle kann man die Leistung abnehmen. Begriff Wellen-PS, der daherkommt. Da kommt dieser Begriff her. Hintergrund ist, dass bei dem Turboprop das Kerntriebwerk sehr, sehr klein ist im Vergleich zu der Luftmenge, die von dem Propeller gefördert wird. Und dadurch der Schub, den das Abgas der Gasturbine selber macht, eigentlich vernachlässigbar klein ist. Ja. Aber bei einem Strahltriebwerk kann man das nicht machen. Man könnte sonst auch den Fan einfach abnehmen und dann die Leistung an der Welle messen. Aber dann würde man den Anteil, den das Kerntriebwerk macht, vernachlässigen. Und das ist in dem Fall schon eine ganze Menge. Mhm. Das kann man so nicht machen. Man merkt den Effekt bei Turboprops auch daran, dass der Auslass oft nach unten gekrümmt ist. Und wenn der nennenswert Schub erzeugen würde, wäre das sehr schwach. Ja, es ist im Grunde eigentlich mehr ein Auspuff. Genau. Okay, wir haben schon ein paar verschiedene Bauarten oder Aspekte besprochen. Also zwei Wellentriebwerke haben wir besprochen, das Nebenstromverhältnis haben wir besprochen. Es gibt diese Begriffe Turbojet und Turbofan. Mhm. Sind es genau die oder wie sind die abzugrenzen? Das sind im Grunde genau die. Also es ist nicht unbedingt so fein abgegrenzt, dass man jetzt sagt, dass ein Turbojet immer nur eine Welle hat und ein Turbofan immer nur zwei Wellen. Ja. Also grundsätzlich ist ein Turbojet eben ein Triebwerk, bei dem man nur eine Düse hat, also wo normalerweise nur das heiße Abgas zum Vortrieb verwendet wird. Ja. Und ein Turbofan wäre einer, wo man noch ein Gebläse hat, das einen kalten Strahl beschleunigt, wo dann eben der kalte Strahl einen wesentlichen oder Hauptanteil des Schubes macht. Ja. Man kann aber auch einen Turbojet als Zweiweller auslegen und das wird gar nicht mal so selten gemacht, weil man dann Vorteile hat, weil man den Verdichter im Grunde in zwei Komponenten aufteilen kann, in zwei Hälften und dadurch hat man ein besseres Betriebsverhalten. Einerseits ist die Beschleunigung besser, weil man nur zunächst mal, wenn man Brennstoff einspritzt, nur die innere Welle beschleunigen muss und dadurch ist die Masse geringer und die Trägheit eben. Ja. Und man kann auch dann die beiden Verdichter besser optimieren auf ihre jeweiligen Betriebspunkte und hat dann eventuell ein stabileres Verhalten im Betrieb. Mhm. Wie unterscheidet sich denn ein Triebwerk von einem A380 von einem Triebwerk vom Eurofighter oder von mir aus einem 747 von einem Tornado, um die vorige Generation zu nehmen? Also offensichtlich der Fan ist größer. Ja, wenn man es von außen sieht, dann fällt es schon mal auf, das eine ist viel größer als das andere. Ja. Und das ist im Wesentlichen auch schon der entscheidende Unterschied eigentlich. Mhm. Dass das eine eben, das Triebwerk vom A380 zum Beispiel, darauf ausgelegt ist, extrem sparsam zu sein, so wenig Sprit wie möglich zu verbrauchen. Und deswegen hat man eben ein sehr großes Gebläse, das von einer relativ kleinen Gasturbine angetrieben wird. Ja. Beim Eurofighter kommt es eher darauf an, dass man möglichst viel Schub hat und dass das Triebwerk als Ganzes möglichst leicht ist, weil das Flugzeug soll ja auch noch irgendwelche Bewaffnungen aufnehmen können, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Ja. Und es soll auch klein sein, damit es nicht so leicht erkannt oder getroffen werden kann. Ja. Und wendig muss es auch noch sein. Das heißt also, da achtet man mehr darauf, dass das Triebwerk möglichst leicht ist. Und dann opfert man lieber ein bisschen Brennstoffverbrauch und erzeugt dafür ein möglichst leichtes Triebwerk. Und dann ist es besser, wenn man nicht so große Durchmesser nimmt, weil diese großen Gebläse sind natürlich auch sehr schwer und man braucht dann ein größeres Gehäuse und da kommt dann viel zusätzliches Gewicht rein. Aber für ein Langstreckenverkehrsflugzeug ist es auf jeden Fall besser, wenn man möglichst wenig verbraucht, weil man muss den Sprit ja auch immer mitnehmen. Ja. Bis zum Ende letztlich. Und je weiter man fliegt, desto mehr Sprit muss man halt bis zum Ende der Reise mitschleppen. Ja. Und wenn man davon nur ein bisschen eingespart hat, weil das Triebwerk vielleicht 1 oder 2% besser ist, dann spart man schon wieder eine ganze Menge Gewicht und das letztlich reduziert auch wieder den Brennstoff, den man braucht. Ein anderer Aspekt, der bei militärischen Triebwerken ja auch noch eine Rolle spielt, ist die Agilität der Drehzahl, also dass man das Ding schneller beschleunigen kann, um schnell die Schubänderung herbeizubringen. Und wenn das so einen riesen Fan hat, dann ist der furchtbar träge, denke ich mal, dass das einfach auch nicht funktioniert. Ja. Ne? Es gibt allerdings auch da, auch bei Verkehrsflugzeugen, bestimmte Anforderungen, die das Triebwerk erfüllen muss. Also es muss zum Beispiel vom Leerlauf in den Maximalschub innerhalb einer bestimmten Zeit kommen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele, aber es sind nur wenige Sekunden, die da zulässig sind. Damit man eben in dem Fall, wenn das Flugzeug im Landeanflug ist und irgendwie zum Beispiel auf der Startbahn steht noch ein Flugzeug oder so, damit man eben dann auch schnell wieder Höhe gewinnen kann. Ja. Ich meine auch, dass man auch durch entsprechende Klappen am Flügel dafür, also eigentlich mehr Widerstand erzeugt, als man ihn eigentlich bräuchte, damit das Triebwerk bei einer höheren Drehzahl während dem Anflug laufen gelassen werden kann, weil es in diesem Bereich agiler ist. Also wenn es halt langsam dreht, dauert es halt lang, bis es wieder hochkommt. Also erzeugt man mehr Widerstand durch die Klappen. Damit kann man das Triebwerk schon mal auf einen höheren Betriebspunkt stellen, sodass man, wenn man dann reagieren muss, schneller Leistung kriegt. Meine ich, aber es kann auch sein, dass mich täuscht. Ja, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also die Klappen werden auf jeden Fall benötigt, um langsam fliegen zu können, weil sonst der Auftrieb zu gering wäre. Klar, klar. Aber eigentlich sollte das Triebwerk imstande sein, auch in der normalen Konfiguration so schnell zu laufen, dass das geht. Ich weiß nicht, wie das mit den modernen Triebwerken ist, weil dadurch, dass die Fans so sehr groß werden, ist natürlich die Trägheit tatsächlich sehr groß. Und es kann sein, dass die schon mit höherer Drehzahl betrieben werden müssten. Dann hätte man das Problem, dass man Schub hat, den man eigentlich gar nicht haben möchte und den irgendwie loswerden muss. Also ich hatte das jetzt auch vor allem bei Turboprops im Hinterkopf. Also ich bin kürzlich mit einer ATR 42 geflogen und da hat man wirklich gemerkt, der hat die Klappen gefahren, die Nase kam runter und dann hat er Gas gegeben. Mhm. Und dann war diese Leistung auch wirklich, die blieb stehen. Das war nicht so kurz mal hier irgendwie eine Böe ausgeglichen. Und da meine ich, wäre es mir aufgefallen. Und da spielt der Schubeffekt ja auch keine Rolle. Ja, bei Turboprops hat man auch den ganz eigenartigen Fall, dass man die Propellerblätter ja verstellen kann. Das stimmt, ja. Und die sind sogar imstande, dass sie während des Fluges die Schubrichtung umkehren können und dann also aktiv auch mit dem Propeller bremsen können. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt und wird auch teilweise gemacht. Okay. Da gibt es dieses total coole Bild von einer PC-6, von der Potter, die senkrecht runter die Fallschirmspringer überholt. Ja, auch das, bremsend. Es gibt auch bei Militärflugzeugen solche Anflüge, wenn die in irgendeinem Krisengebiet sind, dann fliegen die sehr lange sehr hoch und machen dann einen extremen Sturzflug im Grunde, wo die sich dann auf den Propeller stellen. Ja. Und dann werden die Triebwerke tatsächlich mit sehr hoher Drehzahl betrieben, weil die dann richtig viel Leistung zum Abbremsen des Flugzeugs brauchen. Und erst in allerletzter Sekunde fängt man dann ab und das ist bestimmt sehr eindrucksvoll, möchte ich aber auch nicht unbedingt machen. Ich habe da mal eine Vorführung von sowas gesehen auf dem Flugtag in Neuburg, da Donau, eine Transall. Und da sind dann auch glatt zwei Reifen geplatzt beim Aufschlag. Das war nicht sanft. Ja, das muss man auch wirklich geübt haben, das abzufangen. Ja. Kann man eigentlich bei, wo du gerade von Verstellpropellern geredet hast, kann man bei Düsenstrahltriebwerken die Schaufeln auch verstellen? Die rotierenden Schaufeln grundsätzlich nicht. Die Statorschaufeln im Verdichter sind schon verstellbar. Das dient häufig dazu, dass man im Betrieb zum Beispiel beim Leerlauf oder beim Anlassen, dass man da die Strömungswinkel besser einstellen kann, sodass möglichst viel Luft reinkommt. Man kann damit auch, wenn man also mehr verstellbare Statoren einbaut, kann man das auch nutzen, um den Wirkungsgrad des Verdichters noch zu verbessern, im Off-Design-Punkt zum Beispiel. Mhm. Okay. Was sind denn überhaupt so die Herausforderungen heutzutage? Oder also nicht jetzt Dinge, an denen man forscht, das können wir später nochmal besprechen, aber sondern einfach, was macht Strahltriebwerke kompliziert? Also ich meine, das sind ja nur keine einfachen Gebilde, sind auch teuer, intensiv zu warten. Wo kommt die Problematik her? Also im Grunde genommen sind es eigentlich schon recht einfache Gebilde, weil es eben einfach nur jede Menge rotierende Schaufeln sind. Das Problem liegt dann natürlich jede Menge rotierende Schaufeln. Genau, in dem Detail. Je mehr Schaufeln man hat, desto schwerer wird es natürlich. Es sind sehr viele reibende Oberflächen, die da sind. Und all das erzeugt natürlich Verluste. Und die ersten Strahltriebwerke, bei denen war man überhaupt froh, wenn die Dinger aus eigener Kraft sich weiterdrehten, weil die einfach so viel Verluste gemacht haben, dass sie sich nicht selbstständig gedreht haben. Mhm. Heutzutage sieht das natürlich anders aus und da geht es hin wirklich mit den feinsten Methoden, mit dreidimensionaler Strömungsrechnung und allem die Oberflächen der Schaufeln so zu gestalten, dass man möglichst wenig Widerstand hat und möglichst ideale Verhältnisse überall. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Aufwand, der da getrieben wird. Dann sind natürlich auch auf dem Materialgebiet gibt es Herausforderungen. Gerade jetzt bei den modernen Triebwerken, wo man sehr hohe Druckverhältnisse hat. Jede Druckerhöhung ist ja auch immer da spricht die Thermodynamik auch immer mit einer Temperaturerhöhung verbunden. Und dadurch, wenn man ein Druckverhältnis um die 50 hat und hat eine normale Außentemperatur, was weiß ich, 15 Grad Celsius, dann kommt man an der Brennkammer schon auf sehr hohe Temperaturen, einfach nur durch die Verdichtung. Mhm. Ist dann da. Also ohne Verbrennung. Einfach ganz nur ohne Verbrennung schon bei 600, 700 Grad oder mehr. Und das müssen natürlich auch die Schaufeln, die da in den letzten Stufen sind, ertragen können. Die drehen sich mit sehr hoher Drehzahl, also so 15.000 Umdrehungen pro Minute kann man da erwarten oder mehr. Und das sollen die Schaufeln natürlich aushalten. Und dann kommt man wirklich an die Grenze der Materialien, die heute zur Verfügung stehen. Mhm. Ganz anders sieht es in der Turbine aus. Da werden noch viel, viel heißere Temperaturen gefahren, die eben auch deutlich über den Schmelztemperaturen der Materialien liegen. Mhm. Das heißt, da müssen wirklich auch aktive Kühlungsmaßnahmen getroffen werden. Da werden dann hohle Schaufeln gebaut, die von innen mit Luft durchströmt werden. Und es strömt Luft aus den Schaufeloberflächen aus, sodass die Schaufel sozusagen in eine Hülle aus kalter Luft gehüllt ist, dass sie nicht direkt mit der heißen Strömung in Kontakt kommt. Und das ist alles also sehr aufwendig. Und da fallen natürlich auch eine Menge Verluste an. Und da gibt es immer noch sehr viel Feinheiten, die man da immer noch erforschen kann. Mhm. Wie viel Prozent Leistungszuwachs oder Spritersparnis sind da so Bauchgefühl noch drin durch sowas? Sind das Größenordnungen? Nö, oder? Nein, die ganz großen Verbesserungen, die sind alle schon längst erreicht. Im Moment arbeiten wir wirklich an kleinen Verbesserungen im 0,5-1% Bereich. Okay. Ja. Da ist man schon froh, wenn man da, was weiß ich mal, durch eine veränderte Beschaufelung ein 0,5% mehr Wirkungsgrad bekommt. Ja. Was sind das da für Materialien? Sind das Metalle? Sind das Keramiken? Sind das so Titanlegierungen, die da eingesetzt werden? Oder wahrscheinlich all of the above, je nachdem, oder? Im Grunde ist es von allem etwas, je nachdem, wo man gerade ist. Also im Verdichter werden in aller Regel nur Metalle eingesetzt. Das geht bei den letzten Schaufeln, die heiß sind, kann es auch schon mal Nickel sein. Vorne ist es in der Regel, kann es Titan sein oder Stahl oder je nach der Belastung, die da auftritt. Die Turbinenschaufeln sind, glaube ich, grundsätzlich nur aus Nickelbasislegierungen, weil das die höchsten Temperaturen vertragen. Ja. Keramiken werden bei rotierenden Teilen nicht gern genommen. Noch nicht so weit, weil die halt auch zugbelastet sind und keramische Materialien sich eigentlich lieber mit Druck belasten lassen. Okay. Mhm. In der Brennkammer werden allerdings auch Keramikkomponenten schon verwendet, zum Beispiel irgendwelche Schindeln, die Brennkammerwand von der großen Hitze abschotten sollen oder dergleichen. Mhm. Und die Fanschaufeln, vorne das Gebläse, das wird heute häufig aus Kunststoffen, also faserverstärkten Kunststoffen, gebaut. Die haben dann noch eine metallische Vorderkante, damit die im Fall, dass da irgendein Fremdkörper reinkommt, nicht kaputt gehen, aber hinten ist häufig dann irgendwie eine Art Kunststoff dann angebaut. Das heißt, wenn man sich heute überlegt, wo man bei Flugzeugen letztendlich noch Leistungspotenzial oder Spritsparpotenzial finden kann, dann ist es nur begrenzt im Triebwerk zu finden, sondern wahrscheinlich eher, also ein Beispiel, was mich halt als Segelflieger immer wundert, ist, wie viel Nieten und Ösen und anderes Zeug da bei den Verkehrsfliegern da rumhängt. Ja? Also da ist durch die Oberfläche sicherlich noch was zu machen. Ja? Oder jetzt die 787, die hat so komisch gezackte Triebwerkshüllen oder Ausläufe oder sowas. Ja, das ist dem Lärmschutz geschuldet. Ah, ja. Also die haben eine Düse mit so Zacken und diese Zacken sollen kleine Wirbel bilden und diese kleinen Wirbel würden dann die Vermischung des Schubstrahls mit der Umgebungsluft verbessern und dadurch würden nicht so große Turbulenzballen erzeugt, die dann im Grunde als Schallwellen bei uns ankommen, sondern es würden kleinere, die schneller zerfallen, erzeugt und das soll den Lärm reduzieren. Ich habe mal was gehört, das ist irgendwie 2-3 Dezibel sind. Das klingt erstmal nicht so viel, aber im Vergleich, was dann letztlich rauskommt, ist es doch eine ganze Menge. Es ist ja eine logarithmische Skala, ja, klar, stimmt, eine Dezibel-Skala. Das heißt, das ist schon zu bemerken. Mhm. Okay. Und ansonsten, müssen wir vielleicht mit einem Flugzeugausleger diskutieren, aber irgendwie mir scheint halt immer so arg viel, ich meine, es gibt immer diese revolutionären Studien da irgendwie, Flying Wing oder irgend sowas, aber so das, was man dann in der Praxis sieht, sind halt doch Flugzeuge, die genauso aussehen wie vor 20 Jahren. Ja, das ist natürlich eine Form, die auch große Vorteile hat. Man kann einfach mal ein Rumpfsegment einfügen oder weglassen, wenn man ein kleineres oder größeres Flugzeug braucht. Ja. Das ist schon praktisch irgendwie. Ja. An was wird denn heutzutage in der Triebwerksecke geforscht? Mit was beschäftigt sich die Community? Also erstmal, welche Ziele und dann welche Techniken? Also wir haben ein großer Schwerpunkt ist eigentlich der Lärm. Also wir versuchen, das Triebwerk leiser zu machen. Wo kommt Lärm denn her? Also welche Komponenten erzeugen denn den Lärm? Im Grunde gibt es da zwei dominierende Komponenten. Das ist einmal der Schubstrahl selber, halt die Luft, die habe ich ja eben gerade schon gesagt, die hohe Geschwindigkeit, der Luft wird halt irgendwie abgebaut, wenn sie sich mit der Umgebung mischt und dadurch entstehen Turbulenzen, Wirbel, die wir als Schall wahrnehmen. Das heißt, wenn man die Geschwindigkeit des Strahls verringern würde, kann man natürlich auch schon den Strahllärm damit reduzieren. Und das ist der Grund, warum unter anderem auch die Bypass-Verhältnisse immer größer werden, weil dadurch die Strahlgeschwindigkeit zurückgeht und der Strahllärm geringer wird. Eine andere Komponente, die sehr viel Geräusch verursacht, ist das Gebläse selbst vorne, der Fan. Dadurch, dass sich die Schaufeln sehr schnell drehen, hat man häufig in den Außenbereichen schon Schallgeschwindigkeit. Mhm. Das heißt, da rotiert dann ein System von Verdichtungsstößen mit, sozusagen rotierende Überschallknalle, die wir dann auch als Schall wahrnehmen können. Mhm. Früher hatten die Airbus-Triebwerke von dem A320 hatten häufig so ein ganz charakteristisches Sägezahngeräusch. Ja. Es hörte sich an wie eine Kreissäge. Ja, genau. Das war genau dieser Effekt. Da das klang eigentlich gar nach Düsentriebwerk. Und das war eigentlich da das dominierende Geräusch. Und das ist mittlerweile war ganz angenehm eigentlich. Ja, wenn man es nachts hört, vielleicht nicht so besonders. Und da kann man eben an der Schaufelauslegung sehr viel machen. Wenn man zum Beispiel den Abstand zwischen dem rotierenden und dem feststehenden Schaufelreihen verändert und all solche Sachen, da kann man schon sehr viel rausholen. Und ist das dann Trial and Error? Wir simulieren mal was und tun so und berechnen den Schall oder kann man das geschlossen herleiten? Oh, da bin ich jetzt fast ein bisschen überfragt, weil direkt ist das nicht mein Thema. Also es ist mit Sicherheit viel auch persönliche Erfahrung. Also die Leute wissen halt im Grunde schon, wie Lärm entsteht. Und darum kann man sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, man sieht das heute, dass die Schaufeln alle sehr geschwungene Vorderkanten haben. Und das hat meines Wissens auch damit zu tun, dass man versucht, dass nicht eine einzige Front da entsteht, sondern im Grunde dann eben da an verschiedenen Stellen sich die Stöße jeweils befinden. Ich denke, dass einerseits natürlich schon auch viel Wissen da ist, wie Lärm entsteht. Da wird aber auch bis heute noch dran geforscht. Und andererseits ist auch persönliche Erfahrung, dass man durch bestimmte Eingriffe eben auch den Lärm reduzieren kann. Mhm. Es wird auch viel zum Beispiel Dämmmaterial im Einlauf selbst verbaut. Also heutige Einläufe sind häufig viel länger, als sie früher waren, weil man da noch zusätzliche Flächen hat, in denen irgendwelches Dämmmaterial drin ist, was verhindern soll, dass der Schall nach außen abgestrahlt wird. Mhm. Wir arbeiten hier sogar an Systemen, die nochmal zusätzlich Lautsprecher im Einlauf des Fans krass, aktiv haben, die aktiv Gegenschall erzeugen, also eine Schwingung, die im Grunde zeitversetzt zu der Haupttonkomponente des Triebwerks dann wäre, um diese auszulöschen. Das funktioniert auch im Experiment ziemlich gut. Das Problem ist, dass die heutigen Fans eigentlich alle mehr oder weniger ein Gemisch aus vielen verschiedenen Frequenzen haben und das wird dann schwierig, weil man die nicht alle gleichzeitig sozusagen tilgen kann. Da muss man sich auf die dominierenden fokussieren und das kann im Betrieb dann schon ziemlich viel sein, was man dann machen muss. Aber es funktioniert in der Theorie. Auch im Experiment schon. Ja. Was gibt es sonst noch? Sprit will man natürlich immer sparen. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Thema und es wird auch um jedes Gramm Kerosin, was man sparen kann, da gekämpft. Da werden eben auch viel Verbesserungen an den Schaufeln selber untersucht. Man versucht aber auch die Anzahl der Schaufeln zu verringern. Mhm. die ganzen Strukturen, die die Schaufeln tragen, diese rotierenden Scheiben und alles leichter zu machen, weil eben Gewicht auch immer Sprit sparen bedeutet. Weil das Flugzeug im Gegensatz zum Auto muss sein Gewicht ja selber tragen. Das Auto steht einfach auf dem Boden und ob es nun viel schwerer oder leichter ist, macht keinen so großen Unterschied. Wobei ich mich da immer frage, wenn man so eine, weiß ich nicht, 747 anguckt, dann scheint mir das nicht so, als ob die Triebwerke der dominante Gewichtsfaktor wären. Also mit anderen Worten, wenn das Triebwerk jetzt irgendwie 10% leichter ist, dann ist ja das Flugzeug in Summe nur, weiß ich nicht, im Promille leichter, keine Ahnung. Ganz so ist es nicht, es sind ja 4 Triebwerke dran. Ja, gut. Die Triebwerke sind ziemlich massiv. Wenn man sich so ein aufgeschnittenes Triebwerk anguckt, ist da ziemlich viel Material drin und in dem Flugzeugrumpf ist der im Wesentlichen leer, ne? Also sprich, das macht mehr aus, als man so denkt, wenn man sich den Flieger anguckt. Ja, es ist schon nur ein geringer Anteil, aber es geht beim Fliegen halt immer um kleine Anteile. Die großen, die großen Gewinne sind alle schon abgeschöpft und deswegen geht es hier wirklich auch immer nur um einzelne Prozente. Ja. Langlebigkeit ist auch noch so ein Thema, ne? Wartungsintervalle. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ein Flugzeug ja nicht nur viele Stunden am Stück fliegt, sondern gerade die großen Flugzeuge sind ja auch eigentlich ununterbrochen im Einsatz und stehen maximal vielleicht mal 1 bis 2 Stunden am Tag auf dem Boden und sind sonst nur in der Luft. Dann möchte man natürlich nicht, dass das Triebwerk alle paar Tage oder Wochen oder das ganze Flugzeug in die Wartung muss. Und deswegen soll so ein Triebwerk schon viele, viele Stunden am Flügel bleiben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, an dem man forscht, dass die Langlebigkeit der Komponenten und so auch möglichst ausgereizt wird. Da gibt es ja auch diese Geschichte da vom A340, dass der nur deshalb abhebt, weil die Erde sich unter ihm wegkrümmt, weil die Triebwerke eben nicht auf Volllast gefahren werden, aus Gründen der Wartlanglebigkeit. Die andere Story ist, dass wenn ein Triebwerk ausfällt, dann steigt er besser. Weil dann ist Spritsparen egal, dann wollen wir nur hochkommen und dann wieder landen. Also was ich damit sagen will, ist, dass eben dass man eben Triebwerke auch dann aus Sprit- und Langlebigkeitsgründen oder warum auch immer nicht an ihrer vollen Last fährt, oder? Dass das auch eben hilft. Ja, normalerweise wird die Startleistung der Triebwerke nicht in vollem Umfang abgerufen, weil die natürlich auch im Grunde aus Sicherheitsgründen eine bestimmte Höhe haben muss. Mhm. Also es ist eine Voraussetzung bei der Zulassung der Flugzeuge, dass es auch dann noch starten kann, wenn ein Triebwerk ausgefallen ist. Das heißt, ein Triebwerk muss genügend Leistung bringen, um das ganze Flugzeug starten zu können. Das heißt, wenn man 2 Triebwerke hat, hat das Flugzeug eigentlich doppelt so viel Leistung wie nötig. Ja. Und die braucht man natürlich nicht komplett zu verbraten, weil das würde eben nur, wie gesagt, auf die Lebensdauer der Triebwerke gehen. Und deswegen wird man in der Regel nicht die gesamte Leistung abrufen, wenn man eine ausreichend lange Startbahn zur Verfügung hat. Außerdem ist der Schub halt auch abhängig von Umwelteinflüssen, also von der Temperatur vor allem. Wenn man einen sehr heißen Tag hat, dann liefert das Triebwerk weniger Schub als an einem kalten. Und insofern ist auch da noch ein gewisser Spielraum vorhanden. Das heißt, ein weiterer Bestandteil von so einem Triebwerk muss ja dann auch ein relativ aufwendiges Monitoring-System sein, damit ich quasi weiß, wann ich es mit wie viel Last betrieben habe, damit ich weiß, ich will es ja nicht erst auswechseln, wenn es kaputt ist, sondern idealerweise ganz kurz vorher. Ja. Das heißt, ich muss vorhersagen können, wann ein Triebwerk in den Zustand kommt, wo es kaputt geht. Ja. Zu früh macht es zu teuer, zu spät ist gefährlich. Mhm. Ja, so im Grunde ist das. Also es wird normalerweise die Abgastemperatur gemessen. Und im Vergleich mit den Daten, die man zur Ermittlung des Schubes verwendet, kann man eben sagen, wenn ich jetzt einen bestimmten Schub einstelle, dann habe ich die und die Abgastemperatur. Und wenn man merkt, die Abgastemperatur steigt kontinuierlich, dann wird es irgendwann nötig werden, das Triebwerk in die Wartung zu geben. Mhm. Also es gibt für jedes Triebwerk eine bestimmte Grenze, wie heiß die Abgastemperatur maximal sein darf. Und wenn man die erreicht, dann weiß man, dass jetzt die Wartung fällig ist. Wie kommt es, dass dann die Abgastemperatur steigt? Welcher mechanische oder physikalische Effekt führt dazu, dass bei gleicher Leistung mehr Hitze notwendig ist? Ja, das ist einfach, dass durch Verschmutzung oder durch kleine Beschädigungen, weil irgendwelche Partikel reinkommen, halt die... Also quasi man muss mehr Verbrennungsenergie zuführen, weil aufgrund von Verschmutzungen, Widerständen oder kaputten Profilen an den Schaufeln einfach nicht mehr so viel Wirkungsgrad erzeugt wird. Genau so ist es, ja. Okay. Ah ja, okay. Also man stellt einen bestimmten Schub ein und möchte halt den erreichen und wenn das Triebwerk älter wird und langsam ein bisschen Verschleiß eintritt, dann muss man eben mehr Gas geben, um denselben Schub zu bekommen. Ja, mehr Gas wörtlich. Ja, genau. Ja. Was wird sonst noch gemessen an Triebwerken? Wie kann ein Pilot den Betriebszustand und das Wohlbefinden eines Triebwerks quasi feststellen? Ja, also das Wohlbefinden, da ist diese Abgastemperatur schon ein recht wichtiger Parameter. Es wird natürlich die Drehzahl gemessen. Die wird im Cockpit angezeigt, also für beide Wellen. Daran kann man auch so N1 ungefähr... N1 und N2 heißt es, ne? Ja, genau. Und es wird unterschiedlich, das ist unterschiedlich von der Philosophie der Hersteller, aber es wird auch häufig ein Düsendruckverhältnis angegeben oder auch ein Fan-Druckverhältnis. Mhm. Okay, das heißt, da wird im Prinzip der Druck an diversen Verdichterstellen gemessen. Also es wird noch sehr viel mehr gemessen, nur wird das nicht immer alles im Cockpit angezeigt. Man will die Piloten ja auch nicht überlasten. Klar. Das wird dann in der Triebwerkssteuerung aufgezeichnet. Heutzutage, glaube ich, teilweise sogar schon direkt zum Boden gefunkt. Ja. Und damit kann sich dann die Technikabteilung der Airline befassen oder des Triebwerksherstellers und die weiß dann auch, wie es dem Flugzeug, dem Triebwerk eigentlich geht. Ja. Aber der Pilot sieht halt im Cockpit die Daten, die er braucht, um den Betriebszustand einzuschätzen, das Druckverhältnis sagt ihm ungefähr, wie viel Schub macht das Triebwerk. Die Drehzahl ist klar, dann weiß man, wie hoch die mechanische Belastung ist und die Abgastemperatur sagt im Grunde auch, wie geht es in meinem Triebwerk eigentlich. Mhm. Und vor ein paar, weiß ich nicht, werden inzwischen auch 20 Jahre sein, gab es mal dieses Schlagwort, kann das sein, FADEC, F-A-D-E-C, irgendwie, Digital Engine Control, für was stand das, F-A? Full Authority. Ah, genau. Das heißt ja, dass das Ding irgendwie regelt. Genau. Es muss ja irgendwie was besser können als der Mensch, der einfach nur sagt, Gas. Ja. Was macht man da? Also andersrum. Inwiefern kann so eine automatische oder elektronische Regelung zur Spritersparnis oder Langlebigkeit, weil das ist das Einzige, was interessiert, beisteuern? Was tun die Dinger? Ja, wir haben ja vorhin schon mal über die Trägheit beim Hoch- und Runterfahren der Triebwerke gesprochen. Und wenn jetzt ein Pilot den Schubregler, also den Brennstoff selber regeln würde, dann würde er unter Umständen zu viel Brennstoff einspritzen in einer Situation, wo es gar nicht genutzt werden kann. Und die Triebwerksregelung macht das eben so, dass sie vom Piloten im Grunde die Schubanforderung bekommt und dann selber so, wie es für das Triebwerk am günstigsten und zum Erreichen des nötigen Schubes optimal ist, die Brennstoffeinspritzung regelt. Mhm. Bei Kolbenmotoren muss man ja in großer Höhe leanen, also sprich weniger Sprit einspritzen, auch damit die Motor-Zylinderkopftemperatur irgendwie passt. Muss man sowas Ähnliches auch nachregeln bei der Düse oder ist das so hoch, die ganzen Drücke, dass da das bisschen Umgebung keine wirkliche Rolle spielt? Ja, der Umgebungsdruck spielt schon eine Rolle, weil ich habe ja in der Höhe weniger als die Hälfte des Drucks und infolgedessen habe ich dann auch in der Brennkammer weniger als die Hälfte. Also das spielt schon eine Rolle. Wenn ich dieselbe Verdichtung durchführe, ne? Das spielt schon eine Rolle. Aber das wird natürlich alles automatisch da geregelt. Ja, das wäre wahrscheinlich auch von Hand nicht mehr machbar. Gibt es da gesetzliche Vorschriften, was die Abgasmenge, Qualität, Lärm, Emissionen angeht? Ja, es gibt ein ganzes Bündel von Grenzwerten da. Es gibt also für jede Abgaskomponente, die erzeugt wird, gibt es eigentlich eine gesetzliche Vorschrift. Wird international von der Internationalen Zivilen Luftfahrtbehörde festgelegt, von der ICAO. Ja. Und die hat Grenzwerte für Stickoxide, für unverbrannte Kohlenwasserstoffe, für Kohlenmonoxid und für Ruß im weitesten Sinne. Die Grenzwerte werden auch regelmäßig angepasst. Wir haben im vorletzten Jahr zum Beispiel sind die Grenzwerte für Stickoxide um 15% verringert worden. Das heißt, hier sind also schon erhebliche Anstrengungen nötig, um mit modernen Triebwerken noch diese Grenzwerte einhalten zu können. Also die sind auch so scharf, dass es anstrengend ist, das einzuhalten. Ja, die sind, es ist ein Verfahren, was sich im Grunde so ein bisschen an den technischen Möglichkeiten orientiert, weil man kann nichts vorschreiben, was man nicht erfüllen kann, dann würden die Leute weiter mit alten Flugzeugen fliegen. Ja. Und so, insofern wird da relativ genau geguckt, wie weit ist die Industrie, welche Möglichkeiten sind da, und dann wird der Grenzwert so gesetzt, dass moderne Flugzeuge eben nur noch diese vorhandene verfügbare Technologie benutzen müssen. Mhm. Okay. Bei den anderen Abgasen, zum Beispiel unverbrannte Kohlenwasserstoffe oder Kohlenmonoxid, die sind von Natur aus mittlerweile, kann man fast schon sagen, durch die hohen Drücke und Temperaturen in der Brennkammer so gering, dass man in der Regel in der Umgebungsluft mehr unverbrannte Kohlenwasserstoffe findet als im Triebwerksabgas. In der Beziehung sind sie also schon sehr sauber. Mhm. Und bei den Rußemissionen gibt es zurzeit noch wird gerade ein neuer Grenzwert diskutiert, weil das bisher eine relativ windige Sache ist. Das stammt noch aus den Zeiten, als die Triebwerke noch richtig viel Ruß erzeugt haben. Phantom, schwarzer Strahl. Ja, genau. Und da ist der Grenzwert eigentlich so gesetzt, dass man nur verhindern möchte, dass das Triebwerk eine sichtbare Rußwolke hinter sich herzieht. Und wir wissen aber heute, dass Partikel auch für die Gesundheit schädlich sind. Ja. Und deswegen arbeitet die ICAO zurzeit gerade daran, einen neuen Grenzwert zu kreieren, wo auch tatsächlich die Anzahl der gesundheitsbelastenden Partikel reduziert werden soll. Wir sind hier am DLR-Institut für Antriebstechnik, so heißt es, glaube ich, offiziell. Ja, richtig. Und ihr beschäftigt euch offensichtlich mit Strahltriebwerken, auch mit anderen? Nö, nur Strahltriebwerke. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig schon mit Strahltriebwerken, aber im Grunde auch mit anderen Varianten, wenn die denn für Verkehrsflugzeuge relevant sind. Okay. Also, aber Fokus Verkehrsflugzeuge dann? Sozusagen. Ja, Fokus ist schon auf Verkehrsflugzeugen. Wir haben auch ein paar Studien zu militärischen Antrieben gemacht, zum Beispiel für unbemannte Kampfflugzeuge oder sowas. Aber es sind dann im Wesentlichen auch Gasturbinenantriebe. Mhm. Was wir eben schon gesagt haben, so Turboprops fallen auch noch mit rein, wenn sie auch eher seltener, wenn wir auch da eher weniger drauf tun. Es gibt im Moment ja auch keine große Forschung an Turboprop-Triebwerken. A400? Ja, das war im Grunde das Einzige. Ne? Ja. Und für die Zukunft sind womöglich auch eben solche Konzepte wie Open Rotor dann. Ist das noch nicht tot? Also ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen wieder aus dem Hype verschwunden ist irgendwie. Da gab es mal diese große Hoffnung. Ich weiß nicht, wann es war. Ja, es war in den 90er Jahren, wo das mal war. Da haben auch die Amerikaner da Versuch. Ja, da gab es diese MD-80 mit dem Ding hinten dran. Genau, hinten dran war das, glaube ich, also ein Pusher. Ja, sowas. Ja. Die hatten vor allem sehr große Lärmprobleme damit. Und das ist was das eigentlich verhindert hat, weil es war ein furchtbares Getöse. Wir haben heute zum Glück, dadurch, dass wir die modernen Strömungsrechenverfahren haben, können wir das ziemlich genau bestimmen, und deswegen arbeiten wir im Moment daran, solche Konzepte zu studieren, die dann weniger Lärm machen sollen, und wir sehen im Moment die Möglichkeit, dass man das zumindest auf den Geräuschpegel heutiger moderner Triebwerke begrenzen kann. Also es wird vielleicht nicht deutlich leiser werden können damit, aber auf jeden Fall, das sollte man schaffen können. Und darum ist das im Moment nicht komplett tot, sondern es ist tatsächlich auch ein Thema. Okay. Auch weil die Luftfahrt bemüht ist, die CO2-Emissionen möglichst zu verringern. Und da muss man eben dann auch schon Konzepte untersuchen, die vielleicht ein bisschen angestaubt erscheinen, aber das eben mit modernen Methoden durchaus wieder vielversprechend sein kann. Das ist ja oft so, dass die Ideen eigentlich schon gut waren, aber halt aufgrund von nicht stark genug Werkstoffen oder was immer oder zu schwer oder so einfach nicht praktikabel umsetzbar waren. Ja, das ist oft so. Es gibt viele Sachen, die man im Grunde in der Theorie schon lange weiß, die nur für den Einsatz im Flugzeug einfach noch nicht reif genug sind. Es geht ja auch da immer um Sicherheit. Ja. Das ist ja eigentlich der Schwerpunkt, der über allem steht, und irgendwas, was nicht 100% betriebssicher ist, das ist von vornherein fällt von vornherein schon mal aus. Und wenn es eben neue Werkstoffe oder neue Verfahren oder sonst irgendwas gibt, die bekannte Technologien flugtauglich machen, dann kann man das auch wieder einsetzen. Ja. Nochmal ganz kurz, wenn ich mir jetzt gerade mal bildlich diesen Unducted Fan vorstelle und mir jetzt bildlich das Triebwerk vom A400 vorstelle, das sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Gibt es da einen fließenden Übergang zwischen Turboprop und Unducted Fan? Ist das irgendwie ein Kontinuum? Ja, das ist im Grunde schon so. Letztlich ist halt ein Turboprop auch nur ein offener Rotor. Der hat halt meistens wesentlich weniger Schaufeln. Genau, aber beim A400 sind das bestimmt auch 6 oder 7. Der hat der ganze Menge, ja. Das ist schon im Grunde mehr in Richtung Open Rotor. Ja. Der soll ja auch eine höhere Fluggeschwindigkeit haben als die meisten Turboprop-Flugzeuge. Ja. Und deswegen braucht man da ein bisschen mehr Schaufeln, weil man einfach auch mehr Energie in die Strömung bringen muss. Mhm. Mit so einem Zweiblattpropeller, da kann man nicht so wahnsinnig viel reißen. Ja. Aber mit sowas, was der A400M hat, da kann man schon relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ja. Was forscht ihr denn sonst noch so hier? Was man so spannend findet. Ne? Also nein, okay, reformuliere meine Frage. Gib uns noch ein paar Beispiele, was ihr hier so tut. Also wir studieren da in der Verdichterabteilung hauptsächlich so hochbelastete Verdichterschaufeln. Da geht es eben darum, dass man kompakte, leichte Verdichter bauen will, die trotzdem einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Man musste früher eben, um einen guten Wirkungsgrad zu erreichen, sehr viele Schaufeln verbauen, einfach weil das Design der Schaufelform selber nicht so ausgereift war. Heutzutage kann man das mit Strömungsrechnungen sehr ausgefeilt designen und dann da ganz wilde Formen erzeugen, die aber dann auch wirklich eine hohe Effizienz erlauben und dadurch könnte man sehr kleine, leichte Verdichter machen. Wir forschen eben auch sehr stark an der Lärmreduzierung, wie man den Fanlärm reduzieren kann insbesondere. Da werden auch viele Designs ausprobiert. Wir interessieren uns auch für gegenläufige Konzepte. Mhm. Wir haben ja zwei Wellen zur Verfügung im Triebwerk, in manchen sogar drei übrigens. Mhm. Und man kann die ja in unterschiedliche Richtungen laufen lassen. Ja, und dann wobei das irgendein komisch Getriebe dann irgendwie. Ah nee, du brauchst ja nur hinten einen Anstellwinkel ja, andersrum. Die sind ja nicht verbunden. Man muss nur die Schaufeln sozusagen andersrum einbauen. Ja. Und dadurch könnte man auf einzelne Statorreihen verzichten, weil man die Strömung eben also nicht durch eine feste Schaufelreihe umlenkt, sondern dann direkt in eine gegenläufig rotierende Schaufelreihe schickt. Da ist einiges an Potenzial möglicherweise drin, das untersuchen wir gerade. Mhm. Ist aber auch wieder eine Lärmproblematik, weil natürlich die Relativgeschwindigkeit zwischen den gegenläufig rotierenden Schaufeln sehr, sehr hoch wäre. Ja. Das ist für die Strömung eine feine Sache, aber für den Lärm ist das nicht so wahnsinnig gut. Ja. Was wir auch machen, sind schadstoffarme Verbrennungskonzepte. Also wir sprachen eben schon über die Stickoxid-Grenzwerte. Und Stickoxide sind ja abhängig von der Verbrennungstemperatur und um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, muss man eigentlich die Verbrennungstemperaturen immer weiter hochtreiben. Damit erzeugt man aber immer mehr Stickoxide und das wollen wir eigentlich nicht, weil es gerade in der Umgebung der Flughafen die Luftqualität schon sehr stark schädigt. Deswegen haben wir hier auch eine Abteilung, die sich sehr intensiv mit schadstoffarmen Verbrennungskonzepten beschäftigt. Das werden vor allem Konzepte sein, in denen also Mager verbrannt wird, also mit sehr hohem Luftüberschuss. Dadurch kann man dann die Verbrennungstemperatur niedriger halten. Man kann dann Kühlluft einsparen und hat dann letztlich hat die Turbine wieder dieselbe Temperatur wie vorher, nur dass in der Brennkammer eben nicht ganz so heiß waren. Mhm. Okay. Und dadurch könnte man Stickoxide einsparen. Das Problem ist, dass da viele Schwierigkeiten bezüglich der Stabilisierung der Verbrennung und irgendwelchen Schwingungen und sonst was auftreten. Also da ist noch viel Arbeit, daran man sich annehmen kann. Aber es gibt auch schon Konzepte, wo das umgesetzt wurde. Hier das General Electric Triebwerk an der 787 hat zum Beispiel schon eine Brennkammer, in der tatsächlich auch eine Magerverbrennung stattfindet. Okay. Macht ihr dann vor allem Experimente? Vorhin hat uns der Henning Kraus erzählt, hier wäre es manchmal auch laut. Ja, das heißt, das stimmt. Ihr macht es experimentell auch dann? Mhm. Also wir machen relativ auf dem Brennkammersektor ziemlich viele Experimente. Wir haben eine ganze Reihe von Brennkammerprüfständen, wo wir häufig auch im Auftrag der Industrie neue Brennkammerelemente, meistens nur, aber wir haben auch die Fähigkeit, ganze Brennkammerringe komplett auf den Prüfstand zu stellen. Und da wird dann halt dieses ganze Verhalten bezüglich Stabilität und Abgaserzeugung untersucht. Guckt man da dann mit Kameras in die Brennkammer rein oder wie? Ja, was hat man für Vorteile gegenüber dem fliegenden Flugzeug, was die Diagnostizierbarkeit oder Beobachtbarkeit angeht? Ja, in einem fliegenden Flugzeug oder auch nur in einem fertigen Triebwerk ist die Brennkammer natürlich ziemlich weit in den Inneren, im Inneren der Maschine verborgen. Und wir haben hier die Möglichkeit, wir haben Prüfstände, wo wir zum Beispiel die Brennkammer mit einer gläsernen Wand ausrüsten können. Mhm. Und da kann man dann mit Lasern zum Beispiel in die Brennkammer reinleuchten und dann anhand der Partikel, die man im Laserlicht sehen kann, die Strömungsfelder bestimmen und die Strömungsrichtung. Mhm. Wir machen Abgasanalyse, da wird einfach eine Abgasprobe genommen und untersucht und natürlich die Temperaturverteilung auf den Wänden und so. Mhm. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr auch, habt ihr auch dann Prüfstände für ganze Triebwerke hier, wo ihr dann an allen möglichen Verdichterstufen irgendwie einen Druck messt? Oder ist das dann was, was die Hersteller eher machen, weil es nicht mehr zur Grundlagenforschung gehört? Ja, sowas überlassen wir den Herstellern. Wir würden das zwar sicherlich sehr gerne machen, einfach weil wir da auch selber Spaß und Interesse dran hätten, aber das ist einfach sehr teuer und gibt es im Grunde nicht viel Grund dafür, weil so einem kompletten Triebwerk kann man halt auch viele Sachen nicht so gut messen, weil man nicht an alle Dinge so gut rankommen kann. Wir haben hier sehr leistungsfähige Verdichterprüfstände, wo wir auch große Verdichter mit viel Leistung betreiben und testen können. Und da kann man dann eben auch von allen Seiten ran und die Strömung zwischen den Schaufeln und alles untersuchen, weil man die Möglichkeit hat, Fenster in die Gehäuse einzubauen und von allen Seiten eben an das Gerät ranzukommen, was man bei einem vollständigen Triebwerk eigentlich nie hätte. Geht da das Glas nicht kaputt oder ist das spezielles Glas? Ich meine, da irgendwie. Ja, das wird ja nicht berührt im Grunde. Wir haben da schon, es gibt dann schon. Die Drücke. Das muss dann sehr dick sein. Okay, stimmt eigentlich, ja, blöde Frage. Ja. Also bei den Brennkammertests ist es zum Beispiel so, dass man zwei verschiedene Gläser nimmt, dass man eine Scheibe hat, die nur dafür da ist, die Temperatur, die Hitze abzuschirmen. Mhm. Dazwischen wird dann Kühlluft vorbeigeleitet und dahinter ist nochmal eine sehr dicke Scheibe, die dann den Druck hält. Mhm. So kann man das dann zum Beispiel machen. Mhm. Das heißt, auch da, wie so oft, geht dann mindestens genauso viel Know-how in das Design des Prüfstands. Auf jeden Fall, wie in das Triebwerk an sich. Ne? Mhm. Da ist auch sehr viel Erfahrung vonnöten, weil das häufig auch bei jeder Untersuchung wieder anders gemacht werden muss. Ne? Ihr macht aber auch viel numerisch hier, ne? Hast du vorhin schon erwähnt. Ja, also wir haben sehr ausgereifte numerische Verfahren hier. Wir haben selber ein Strömungsrechenprogramm entwickelt, das auch international in der Industrie zur Anwendung kommt. Mhm. Und ich glaube, dass wir da sehr hohe Qualität abliefern können mit. Und da werden auch viele interessante Ergebnisse erzeugt. Also wir haben auch mit der Industrie da sehr enge Partnerschaft zum Teil. Und wie muss ich das vorstellen? Habt ihr da irgendwo einen Großrechner im Keller und ihr programmiert euch diese Experimente quasi, indem ihr euren Code da halt irgendwie anpasst? Oder also ist es mehr wie so eine Bibliothek, die sich ein Entwickler dann zurechtschneidet, oder ist es mehr so wie, ein CAD-Programm für Triebwerksdesign, wo man dann visuell auch sieht, wo irgendwas warm und wo was kalt und wo was hoch und wo niedriger Druck ist? Da bin ich so ganz firm auch nicht drin, weil ich das selber mit diesen Programmen nicht arbeite, aber es ist im Grunde schon so, dass man für jeden Fall schon eine gewisse Eigenarbeit da reinbringt. Okay. Also man kann das nicht einfach anschmeißen, man muss sich entscheiden, wie man den Strömungsbereich, den man untersuchen möchte, aufteilen möchte in einzelne Zellen und dergleichen. Also man muss Fortran können, um das zu nutzen. Ich glaube nicht, dass es in Fortran geschrieben ist. Oh, okay. Ich meine nicht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also geht über meinen Horizont hinaus. Was die Rechenanlage betrifft, früher hatten wir tatsächlich ein paar Rechner, nicht im Keller, aber im ersten Stock stehen. Mittlerweile ist unser Rechenzentrum irgendwo im Süddeutschen, glaube ich, in einem atombombensicheren Keller oder so. Und das läuft heutzutage alles über Netzwerkverbindungen. Und wo unser Rechner jetzt tatsächlich steht, müssen wir eigentlich gar nicht mehr wissen. Ja, klar. Ja. Was machst du dann konkret? Ich beschäftige mich konkret mit der Simulation von ganzen Triebwerken. Also wir arbeiten gerade an der Entwicklung eines Programms, das das Triebwerk als Ganzes simuliert. Wir haben sowas schon in vereinfachter Form gehabt und es gibt das sicherlich auch industriell zu kaufen, was wir auch zum Teil benutzen, aber um eben die Flexibilität zu haben, auch alle Ergebnisse, die hier bei uns am Institut erzeugt werden, in den Kontext eines Gesamttriebwerks zu setzen, haben wir uns entschieden, so ein Programm auch nochmal selber zu erstellen, und das ist gerade in der Mache, und damit können wir auch jetzt schon, es ist schon relativ weit gediehen, eben die Komponenten, die hier in anderen Abteilungen designt werden, einfach mal sozusagen in ein virtuelles Triebwerk einbauen und dann schauen, wie das funktioniert, welche Verbesserungen damit erreichbar sind oder was man vielleicht noch an Wechselwirkungen dann hat und wo man dann wieder zurück auf das Design Wirkungen hat und dieses wieder neu anpassen muss. Ja. Wie oft werden denn neue Triebwerke überhaupt entwickelt? Also ich weiß, dass der Begriff, der mir einfällt, ist CFM56, das gibt es irgendwie schon seit 5000 Jahren in jede Menge Varianten. Also ich habe den Eindruck, dass das unheimlich evolutionär ist. Also ganz inkrementelle Familienverbesserungen letztendlich. Und jetzt beim 380 hat man, glaube ich, Neues entwickelt, oder war es bei der 787? Dieses, Also mir scheint es immer sehr langsam zu gehen, oder? Ja, das ist schon so. Das ist halt auch ein sehr hoher Aufwand, der da betrieben wird. Wenn man so ein Triebwerk komplett neu bauen wollte, das ist schon, weil es sehr viele zusammenarbeitende Komponenten gibt und die müssen alle aufeinander abgestimmt werden und für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen eigentlich optimiert werden. Und darum macht das eigentlich keiner gerne komplett neu. Und wenn man mal ein Triebwerk hat, das funktioniert, dann kann man halt auch immer wieder neue Komponenten da einbauen und alte gegen neue austauschen und auf diese Weise Verbesserungen erzeugen. Deswegen ist das eben tatsächlich meistens ein eher evolutionärer Prozess. Ja. Da wird halt lieber an der bestehenden Maschine mal was verbessert, als dass man komplett was Neues anfangen würde. Und viele Hersteller nutzen eben auch die vorhandenen Komponenten und bauen dann einfach zum Beispiel ein anderes Niederdrucksystem dann außen drum rum. Ja. Und wird üblicherweise für ein neues Flugzeug ein neues Triebwerk entwickelt oder sind die Triebwerke von der Stange und man guckt sich halt nach einem oder designt man das Flugzeug um das Triebwerk? Oder wie spielt das zusammen? Also normalerweise wird schon für ein neues Flugzeug auch immer ein dazu passendes Triebwerk designt. Okay. Ob das tatsächlich ein physikalisch anderes Triebwerk ist, muss gar nicht sein. Es kann also auch sein, dass man einfach die Elektronik, das FedEx so anpasst, dass das für diese Flugzeuggröße geeignet ist. Aber normalerweise will ja jeder Hersteller eigentlich ein bestimmtes Marktsegment mit einem neuen Flugzeug abdecken. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn das kein anderer Konkurrent bisher macht oder vielleicht nur mit einem älteren Modell. Und deswegen braucht man in der Regel dann auch ein Triebwerk, was es bisher noch nicht gibt. Sodass das dann also schon häufig neue Triebwerke hergestellt werden. Gemeinsam entwickelt dann das eine passend zum anderen, iterativ wahrscheinlich. Ja, normalerweise schon. Ja. Es gibt auch seltene Fälle, wo dann kein Hersteller Lust hat, ein Triebwerk zu bauen, weil man nicht an den Erfolg des Konzepts glaubt oder so. Interessant. Soll auch schon mal vorgekommen sein. Und dann kann der Hersteller sein Flugzeug wieder einstampfen. Ja, dann. Oder er muss sich was anderes überlegen, wie er es antreibt. Ja. Könnte man sich vorstellen. Zum Abschluss würde ich gerne noch auf zwei Themen eingehen, die wir noch gar nicht diskutiert haben, die auch nicht direkt damit zu tun haben. Aber es gibt noch Staustrahl- und Pulsstrahltriebwerke. Das sind ja auch im weitesten Sinne, also es sind Luftatmer, insofern sind es keine Raketentriebwerke. Mhm. Wie unterscheiden die sich? Ja, das Staustrahltriebwerk kommt ja eigentlich komplett ohne irgendwelche beweglichen Elemente aus. Und wie macht es das? Also wo kommt der Druck dann her? Der Druck wird ausschließlich über Verdichtungsstöße realisiert. Das heißt, das ist eigentlich ein Triebwerk, das im Überschall funktioniert. Also man muss es quasi erstmal da irgendwie hinbringen. Dass genau, es dann, muss es erstmal da hinbringen. Das wird zum Beispiel für Cruise Missiles oder sowas untersucht. Dann hätte man eine Rakete, die das auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Ja. Und dann könnte man durch ein System von Rampen im Grunde, könnte man eben eine bestimmte Verdichtung durch den Überschallstoß erzeugen und hinter dieser Verdichtung Brennstoff einspritzen und da würde dann wenn danach eine geeignete Kontur vorhanden ist, an der das Ganze wieder expandiert, könnte man auch damit Schub erzeugen. Das gibt's auch schon. Es gibt da schon erfolgreiche Experimente. Ja, die Amis schicken doch da gerade immer dieses Teil da quer über Amerika. Ja, genau. Kürzlich wieder auf Spiegel Online. Das Problem dabei ist natürlich, dass man auch eine Überschallverbrennung hat und das ist nochmal um Klassen komplizierter als das, was man so, ach so. Im Flugzeug hat und es funktioniert halt nur, wenn man schon mal eine ziemlich hohe Geschwindigkeit hat. Mhm. Aber klar, der Charme, keine beweglichen Teile ist natürlich, also das ist immer gut. Ist natürlich schon toll, aber ja. Es ist auch ein technischer, relativ hoher Aufwand. Das nennen wir dann auch Ramjet, oder? Ja, ist das ein Staustrahltriebwerk? Ja. Wobei der Ramjet auch mit Unterschallverbrennung funktioniert, dann hat man aber eine Verzögerung der Strömung bis auf Unterschall, was relativ verlustreich ist. Und dann gibt es den Scramjet, der also mit komplett Überschall. Okay. Funktionieren soll. Dadurch würde man diesen einen Schritt, wo man die Strömung auf Unterschall verzögern muss, dann einsparen. Ja. Und ein Pulsstrahltriebwerk? Ja, das ist, soweit ich mich erinnere, eher eine historische Sache. Ja. Das funktioniert auch im Unterschall. Das basiert eben darauf, dass man einfach eine Stromröhre hat, in der die Strömung im Grunde oszilliert, wo man eine Schwingung hat und dadurch sich ein Druck aufbaut, der dann eben nur in bestimmten Phasen, also dass sich in bestimmten Phasen ein Druck aufbaut, sodass man. Das ist wieder so ein bisschen wie der Ottomotor, dass es eben so einzelne Stöße gibt. Im Grunde ja, nur dass eben kein Kolben die Verdichtung macht, sondern einfach die Luftströmung selber, dadurch, dass man eben diese eine Schwingung darin hat. Ja. Man kann das auch unterstützen durch ein System von Ventilen. So war das zum Beispiel schon im Zweiten Weltkrieg bei der V1-Rakete. Mhm. Ja. Das war im Grunde so ein Flugzeug und Rakete. Ja. Ne? Dann hat man halt ein Ventilsystem. Man lässt die Luft einströmen und hat hinten zu. Das heißt, der Druck staut sich. Mhm. Dann macht man vorne zu und hinten auf und zündet das Ganze. Ne? Ah, okay. Mhm. Die Druckverhältnisse, die man erreichen kann, sind natürlich sehr gering. Und die Verbrennung ist auch in der Regel nicht so wahnsinnig gut. Ja. Und die, wie soll ich sagen, es fühlt sich bestimmt auch nicht gut an, wenn man als Passagier drin hockt, wenn man ständig eine ins Kreuz kriegt. Ja, das geht dann schon, wenn es erstmal warm gelaufen ist, geht das schon ziemlich schnell. Okay. Das merkt man dann wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich eine sehr hohe Belastung für die Ventile und es macht auch einen Höllenlärm und das ist für unsere heutige Zeit eigentlich nicht mehr akzeptabel. Ja, cool. Dann wären wir eigentlich durch mit dem, was ich geplant hatte. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was dir am Herzen liegt? Wir haben jetzt das Thema Getriebefan eigentlich noch gar nicht gehabt. Ja, dann erzähl mal, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man eben das Bypass-Verhältnis versucht, möglichst zu erhöhen, um den Lärm und auch den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Dabei stößt man aber an Probleme, weil eben dadurch der Durchmesser des Gebläses immer größer werden muss. Das heißt, die Außenbereiche der Schaufeln würden mit immer höherer Geschwindigkeit rotieren. Das heißt, man muss also, damit man nicht zu hohe Überschallgeschwindigkeiten außen im Gebläse bekommt, muss man die Drehzahl auf der Niederdruckwelle reduzieren. Ja. Das mag die Niederdruckturbine aber eigentlich überhaupt nicht. Die möchte gern sehr schnell drehen, um effizient der Strömung die Energie zu entziehen. Und deswegen wird für sehr große Bypassverhältnisse auch die Möglichkeit untersucht, in der Welle ein Getriebe unterzubringen, sodass man die Drehzahlen der Turbine und des Gebläses entkoppeln kann. Also quasi hinten schnell und vorne dann langsam. Die Niederdruckturbine würde sich dann schnell drehen. Das heißt, man kommt mit relativ wenigen Turbinenstufen aus, braucht nicht so viele Schaufeln und kann auch den Durchmesser klein halten. Das heißt, das wäre ein schönes, kompaktes Gerät, das wiegt nicht viel und das ist sehr effizient. Und gleichzeitig könnte das Gebläse vorne relativ langsam laufen und hätte dadurch den Vorteil, dass es eben nicht so hohe Geschwindigkeiten an den Blattspitzen erreicht. Und das würde auch dem Lärm zugutekommen. Und jetzt der Haken? Der Haken ist natürlich, dass das Getriebe erstmal ein ziemlich hohes Gewicht hat, denn da werden sehr, sehr hohe Leistungen übertragen, selbst schon bei kleinen Triebwerken. Und das auch Getriebe macht natürlich auch Reibung und diese Reibungshitze muss irgendwo hin. Und wenn man sich vorstellt, dass da vielleicht mehrere Megawatt Leistung übertragen werden wollen, dann wäre 1% schon eine sehr, sehr, sehr, sehr große Menge Wärme, die da erzeugt. Und die muss natürlich irgendwo hin. Das heißt, da müsste unter Umständen ein Ölkühler oder sonst irgendwas ran. Das sind so die technischen Schwierigkeiten eigentlich. Aber die Firma Pratt & Whitney hat jetzt ja ein Getriebe entwickelt und sie, soweit ich weiß, sagen sie, dass es ihnen gelungen ist, dieses Getriebe ohne zusätzliche Ölkühlung laufen zu lassen. Der Verlust im Getriebe soll extrem gering sein und dadurch ist halt die benötigte Erwärmeabfuhr so gering, dass es so zu machen ist. Und die dadurch übertragenen Leistungen sind natürlich dann schon enorm. Das muss man sich schon vorstellen. Aber wir warten im Grunde jetzt darauf, dass die ersten Triebwerke in Serie gehen. Ist doch schon soweit. Es ist schon soweit, ja. Okay. Es gibt hier einen Regionaljet von Mitsubishi. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber irgendwann in den nächsten Jahren damit fliegen soll. Mhm. Und ich glaube für 2015 oder so ist ja auch die neue Version des A320. Den Neo da. Genau, der A320 Neo geplant, der dann auch mit einem Getriebefan ausgerüstet werden soll. Ah, okay, daher kriegt er, okay. Ja. Okay. Und das sind dann schon wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Getriebe, die da nötig werden, weil das sind nochmal ein ganzes Stück höhere Leistungen, die da übertragen werden müssen. Ja eben, also so ein Regionalchat ist ja dann doch nochmal, also ist ja kein Zufall, dass sowas dann bei einem relativ schwachen Triebwerk wohl zum ersten Mal dann fängt natürlich erstmal klein an. Ja. Ja, das aber man muss sagen, diese Konzepte gibt es im Grunde auch heute schon. Es gibt schon aus den 70er Jahren, glaube ich, ein Triebwerk, oder es sind die 80er, irgendwo so um die Zeit, was diesen kleinen vierstrahligen Regionaljet antreibt. Die BAE 146, ja, die genau. Heißt sie doch anders. Jetzt heißt mittlerweile sie heißen sie RJ100 oder genau, RJ85. Genau, ja, genau. Genau. Die hat auch ein Getriebe. Die haben tatsächlich auch ein Getriebe und die haben auch für so ein kleines Triebwerk ein relativ hohes Bypass-Verhältnis. Das liegt ungefähr bei 5. Mhm. Und die haben das auch mit einem Getriebe realisiert. Aber das ist mit Sicherheit noch aus einer anderen Zeit. Also da würde ich sagen, hat man heute ganz andere Möglichkeiten gehabt. Eben auch dank des Computers wieder kann man da ganz ausgiebig Simulationen betreiben und die Oberflächen optimieren und alles und dann das Beste rausholen. Wie überall, ne? Das ist wieder ein Beispiel für Technologien, die zwar schon bekannt waren, aber sich im großen Einsatz erst bewähren, wenn man die Möglichkeiten hat, das überhaupt umzusetzen. Ja. Sonst noch irgendwas vergessen? Mir fällt bestimmt morgen noch was ein. Klar, sobald wir jetzt hier Stopp drücken. Ja, ja. Ja, aber ich denke, das war jetzt echt ein klasse Überblick. Also hat mir sehr gut gefallen. Mhm, freut mich. Mhm. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sehr gerne. Und ciao. Ja, tschüss. So, das war's. Ihr habt schon gehört, dass es mir gefallen hat. Ihr könnt eure Meinung dann natürlich auch äußern, indem ihr die Episode auf der Webseite mit einem Sternchen oder vielleicht der 5 verseht oder indem ihr uns Kommentare schreibt. Kommentare sind insbesondere auf iTunes immer besonders gern gesehen, weil dann natürlich dann potenziell auch neue Hörer die Gelegenheit haben, sich das Zeug kennenzulernen. Ja, möchte mich noch kurz bedanken natürlich bei Martin Plohr, der sich Zeit genommen hat und wie üblich bei DLR-Episoden bei Henning Krause, der das geholfen hat einzufädeln. Und ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, dass es uns bei Facebook und bei Twitter und bei Google Plus gibt und da kann man uns folgen, da kriegt er dann immer so ein bisschen mit, was so passiert an neuen Episoden und wir haben echt ein paar sehr coole Sachen, die jetzt da gerade in der Pipeline sind. Unter anderem auch ein Gespräch mit dem Pilot einer SR-71. Wir hatten ja SR-71 in dem Gespräch hier gerade kurz erwähnt. Und ansonsten erreicht uns natürlich immer via feedback@omegataupodcast.net. Ja, ansonsten war es das für heute. Danke fürs Runterladen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.